Sie hören Der Spanische Bürgerkrieg, Brigaden, Legion Condor und die Generalprobe zum Zweiten Weltkrieg. Gelesen von Stefanie Wittgenstein für Saga Egmont. Blickpunkt: Myanmar. Am 1. Februar dieses Jahres putschte sich das Militär an die Macht. Seither driftet das südostasiatische Land zurück in die Isolation. Dabei muss es zwei Großmächten trotzen, von denen es seit jeher im Guten wie im Schlechten beeinflusst wird. Indien und vor allem China. Umkämpfte Perle von Tobias Sauer. Normalerweise liegt eine andächtige Stimmung über der großen Schwedagon-Pagode im Zentrum von Myanmars größter Stadt Rangoon. Rund um den riesigen vergoldeten Rundbau versammeln sich abends Gläubige zum Gebet, pressen vor Buddha-Statuen andächtig kniend die Handflächen aufeinander. Barfüßige Mönche in ihren kupferfarbenen Roben bestimmen das Bild zwischen den zahlreichen Gebäuden, die fast wie eine eigene kleine Stadt wirken und die mit Treppen aus Teakholz verbunden sind. Kerzen flattern, während die Luft nach Jasmin duftet. Doch die Zeiten sind nicht normal in Myanmar. Seit das Militär am 1. Februar 2021 putschte, um die Versammlung des im November neu gewählten Parlaments zu verhindern. Als sich die Bevölkerung mit Demonstrationen und Streiks gegen den Staatsstreich wandte, griffen die Militärs zur Gewalt. Bis Ende Mai starben Nachrichtenangaben zufolge mehr als 820 Menschen. Andere wurden gefoltert, ganze Stadtviertel überall im Land durch tausende willkürliche Festnahmen in Angst versetzt. Auch die Gegend rund um die Schwedagon-Pagode bildete keine Ausnahme. Fotos zeigen Demonstrationen und Barrikaden in Vierteln, zwischen deren Dächern der goldene Rundbau, der Stupa, aufblitzt. Vor dem Putsch lag Myanmar oft außerhalb des Fokus der westlichen Öffentlichkeit. Über Jahrzehnte versuchte die Regierung Birmas, wie Myanmar bis Ende der 1980er Jahre hieß, das Land zu isolieren. Ganz im Gegensatz zu Myanmars Nachbar Thailand durften Touristen bis 1992 nicht einreisen. Noch heute propagieren Schilder an Grenzübergängen, etwa am Drei-Pagoden-Pass an der Grenze zu Thailand, die einstige Politik. Die wahre Stärke der Nation liegt nur in ihrem Inneren. Zugleich faszinierte das exotisch wirkende Birma seit jeher Menschen in Europa und Asien. Schon Marco Polo, der es im 13. Jahrhundert besuchte, berichtete von einer abgelegenen Gegend mit ausgedehnten Wäldern, in denen zahlreiche Elefanten, Einhörner und andere wilde Tiere leben. Nicht nur Thailand zählt zu den Nachbarstaaten, sondern vor allem Indien und China. Beide Großmächte haben das Land tiefgreifend beeinflusst. Und sie werden auch dessen Zukunft prägen, wie der birmanisch-amerikanische Historiker Thant Mint U meint, der oft über die Geschichte Myanmars geschrieben hat, etwa in seinem Buch Burma, der Fluss der verlorenen Fußspuren. Die strategische Lage Myanmars ergibt sich aus der Geografie. Das Zentrum bildet ein Tiefland, durch das von Nord nach Süd der Irrawaddy fließt, einer der größten Ströme Südostasiens. Umgeben wird dieses breite Tal von hohen Gebirgsketten, welche die Grenze zu den Nachbarstaaten bilden und die im Norden in den Himalaya übergehen. Während im Irrawaddy-Tal mit den Bama die größte ethnische Gruppe des Vielvölkerstaats Myanmar lebt, sind die Gebirgsregionen die Heimat ethnischer Minderheiten, darunter der Kachin im Norden, der Shan im Osten und der Mon im Südosten. Gleichzeitig schlossen die Berge das Irrawaddy-Tal auf dem Landweg lange Zeit auch von vielen seiner Nachbarländer ab. Zu mühevoll waren die Reisen übers Gebirge. Da war es schon einfacher, internationale Kontakte über den Seeweg zu halten. Vom Delta des Irrawaddy waren die Städte Nordostindiens stets nur eine eher kurze Schiffsreise entfernt. Mathematische, philosophische und religiöse Ideen erreichten Birma auf dieser Route. Ausgehend von Indien verbreitete sich der Hinduismus, der Buddhismus und später der Islam in Südostasien. Die goldene Stupa der Schwedagon-Pagode wäre ohne diese Kontakte nicht vorstellbar. Schon das erste birmesische Reich, gegründet im 11. Jahrhundert, war tief vom Buddhismus geprägt. Dessen Hauptstadt Bagan zählte seinerzeit zu den größten Städten der Welt. Nicht weit vom Irrawaddy entfernt trafen in Bagan wagemutige Händler aus Indien und China ein. Der unvorstellbare Reichtum der Stadt zeigte sich nicht zuletzt in ihren zahllosen buddhistischen Tempelanlagen. Während die meisten anderen Gebäude längst verfallen sind, versetzen die Tempelruinen noch heute die Besucher in Staunen. Nicht immer waren die Beziehungen zwischen Indien und Birma von Harmonie geprägt. So im frühen 19. Jahrhundert, als die birmesischen Könige die indische Region Assam ihrem eigenen Reich einverleiben wollten. Was sie nicht bedachten, in Indien hatten damals bereits die Briten das Sagen. Und die holten zum Gegenschlag aus und eroberten nach und nach auch Birma, das 1885 Teil von Britisch-Indien wurde. Über die Dampferverbindung von Kalkutta nach Rangoon erreichten Schriftsteller wie Orson Welles und Rudyard Kipling Birma. Ähnlich beeindruckt wie Marco Polo beschrieb Kipling den Irrawaddy als mythisch aufgeladene Road to Mandalay. Trotz dieser Verbindungen nach Indien ist die Geschichte Myanmars ebenso durch das nahe China geprägt. Das beginnt schon damit, dass die Bama als größte Gruppe des Landes ihre Herkunft auf Einwanderer zurückführen, die einst im Gebiet der heutigen chinesischen Provinz Gansu lebten. Diese erstreckt sich zwischen der Mongolei, Tibet und Xinjiang. Dabei waren Reisen über Land von China aus durch die lange Zeit autonomen Gebiete wie Sichuan und Yunnan so beschwerlich wie gefährlich. Vielerorts drohten Raubüberfälle und tödliche Infektionskrankheiten. Manche Reisende wählten deshalb lieber den langen Umweg über die Seidenstraße und reisten über Zentralasien nach Indien und von dort nach Birma. Dennoch faszinierte das exotische Land am Irrawaddy den chinesischen Kaiserhof. Schon im 9. Jahrhundert berichten dessen Aufzeichnungen von birmesischen Sängern, die den Kaisern der Tang-Dynastie Lieder vom Pfauenkönig und dem Sieg des Ram darboten. Berichte über die reichen Naturressourcen Birmas, über Bernstein, Jade und Tee, taten ihr Übriges, um das chinesische Interesse allen Widrigkeiten zum Trotz nie versiegen zu lassen. Schließlich waren die Wege zwar weit, doch groß war auch die Macht und der Einfluss der chinesischen Kaiser. Schon die Shan, im Westen des heutigen Myanmar lebend, schworen deshalb sowohl den Königen von Birma als auch den chinesischen Kaisern ihre Treue. Hin und wieder kam es auch zu militärischen Konflikten, teils mit weitreichenden Konsequenzen. Im 13. Jahrhundert etwa weigerten sich die Herrscher Bagans, dem von Mongolen kontrollierten chinesischen Hof Tribut zu zahlen. Die Mongolen schickten daraufhin eine Strafexpedition, von der sich Bagan nie wieder erholen sollte. Stattdessen entstanden in Birma mehrere Nachfolgereiche. Manchmal bevorzugte das Schlachtenglück auch die Birmanen. Als im 18. Jahrhundert ein chinesischer Kaufmann in Birma getötet wurde, forderten die Chinesen die Auslieferung der Mörder. Die Birmanen weigerten sich und konnten 4 chinesische Strafexpeditionen zurückschlagen. Vielleicht verführten diese Erfolge die birmesischen Herrscher zum Übermut. Kurz darauf wagten sie ihrerseits den fatalen Angriff auf das indische Assam. Mit dem Beginn der britischen Kolonialherrschaft wurde die strategische Lage Birmas zwischen Indien und China den europäischen Staatsführern bewusst. Hofften die Briten zunächst, ihre Herrschaft in Birma würde den Handel mit China erleichtern, rückte im Zweiten Weltkrieg die militärische Bedeutung des Landes ins Scheinwerferlicht. Von Osten kommend griffen die Japaner Birma an, um auch Britisch-Indien zu erobern. Die Alliierten versuchten derweil, über die eigens konstruierte Birma-Straße von Birma nach China den verbündeten Nationalchinesen die dringend benötigte Ausrüstung zukommen zu lassen. Noch immer verbindet die Burma Road die Millionenstädte Mandalay in der Mitte Myanmars mit Kunming im Südwesten Chinas. Heute ist Myanmar mehr als je zuvor eine Drehscheibe in Südostasien. Immer noch sind die westchinesischen Provinzen, die weit entfernt von den chinesischen Häfen an der Pazifikküste liegen, ärmer als der wohlhabende Osten Chinas, mit seinen glitzernden Metropolen wie Shanghai. Für Chinas Westen wäre eine gut ausgebaute Verkehrsverbindung durch Myanmar zum Indischen Ozean daher Gold wert. Zugleich könnte China damit das Nadelöhr der Straße von Malakka bei Singapur umgehen, durch die nicht nur die meisten chinesischen Exporte nach Afrika und Europa verschifft werden, sondern durch die auch der Großteil des arabischen Öls importiert wird. Tatsächlich hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren im Rahmen der neuen Seidenstraße die Straßenverbindungen nach Myanmar ausgebaut und Öl- und Gaspipelines in Betrieb genommen. Auf der Insel Ramreh an der Westküste Myanmars wurde zudem ein neuer Hafen eingeweiht. Für die Menschen in Myanmar, die nach Jahrzehnten der Abschottung noch meist in Armut leben, bieten Verbindungen nach China neue Chancen. Allerdings wächst auch die Sorge, der große Nachbar wolle die birmesische Innenpolitik beeinflussen. Zwar ist unklar, welche Position China während des Militärputsches im Februar gegenüber den Generälen vertreten hat. Bei den Vereinten Nationen haben Chinas Diplomaten einerseits eine eher harte Wortwahl gegenüber dem birmesischen Militär unterstützt, zugleich aber neue, schärfere Waffensanktionen abgelehnt. Doch nachdem chinesische Staatsmedien den Putsch schlicht als größere Kabinettsumbildung bezeichnet hatten, setzten wütende Demonstranten in Myanmar chinesische Fabriken in Brand. Unabhängig davon, wie der aktuelle Kampf zwischen Militär und Volk in Myanmar ausgehen wird, schon die strategische Lage des Landes zwischen Indien und China als den beiden bevölkerungsreichsten Nationen der Welt und wohl kommenden Supermächten spricht dafür, dass Myanmar in Zukunft häufiger in den Weltnachrichten auftauchen wird. Der spanische Bürgerkrieg. Kampf der Systeme. Blut, Leid und Tränen. 3 Jahre kämpfen linke Republikaner gegen die reaktionären Truppen Francos. Es ist die große Tragödie Spaniens. Prolog. Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. George Orwell. Er kommt als Reporter nach Spanien, aber greift als Freiwilliger ins Geschehen ein. Einen eisigen Winter lang harrt er im Feld aus und überlebt einen brisanten Schuss, ehe er vor Stalins Häschern aus dem Land flieht. Von Martin Pfaffenzeller. Als der Schriftsteller George Orwell in Barcelona aus dem Zug steigt, sieht er an den Hauswänden Graffiti mit Hammer und Sichel. Von den Dächern hängen schwarz-rote Flaggen und auf Schildern in den Schaufenstern steht, dass die Läden kollektiviert sind. Schuhputzer haben ihre Kästen schwarz-rot angestrichen. Im Hotel will Orwell einem Liftboy Trinkgeld zustecken, doch der Hotelmanager belehrt ihn, dass das nicht angebracht sei. Kellner sprechen ihn nicht mit Señor oder Don an, sondern sagen Genosse oder einfach Du. Alle Menschen, so scheint es, behandeln einander wie Ebenbürtige. Orwell ist Ende Dezember 1936 nach Spanien gekommen, um für englische Zeitschriften über den Bürgerkrieg zu schreiben. Nun findet er sich in einer Stadt wieder, in der linke Milizen die Macht übernommen haben. Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein, berichtet Orwell. Menschliche Wesen versuchen, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine. Dafür, so findet er, lohne es sich zu kämpfen. Bald meldet er sich freiwillig bei der Miliz der Revolutionären Arbeiterpartei Partido Obrero de Unificación Marxista, PUUM. Seine Erlebnisse der folgenden 6 Monate hält Orwell in seinem Buch Mein Katalonien fest. Er schreibt über Heldentaten und Läuse in der Unterhose, Schusswunden und Langeweile, Kameradschaft und Verrat. Es ist das wohl faszinierendste Zeugnis des spanischen Bürgerkriegs. Er selbst ist Sozialist, obwohl er aus der oberen Mittelschicht stammt. Sein Vater dient als Kolonialbeamter in Britisch-Indien. Seine Mutter kommt aus einer Händlerfamilie. Dank eines Stipendiums besucht er das Elite-Internat in Eton. Mit 19 reist er ins heutige Myanmar, damals ein Teil Britisch-Indiens, und tritt eine Stelle in der Kolonialpolizei an. Er kommandiert 200 Männer und hat Bedienstete, die für ihn waschen, kochen und putzen. Doch Orwell ist gelangweilt. Die Hinrichtungen, mit denen die Briten die Bevölkerung disziplinieren, stoßen ihn ab. Er flüchtet sich in Romane, wie Leo Tolstois Krieg und Frieden. 1927 gibt Orwell den Polizeidienst auf und kehrt nach Europa zurück. Er versucht sich als Schriftsteller, zieht nach London, dann nach Paris, verkleidet sich als Obdachloser, schlägt sich als Tellerwäscher durch und schreibt ein Buch darüber. Um den Ruf der Familie nicht zu beschädigen, veröffentlicht er »Erledigt in Paris und London« nicht unter seinem bürgerlichen Namen Eric Arthur Blair, sondern unter dem Pseudonym George Orwell. Der Vorname bezieht sich auf den damaligen König George V. Orwell ist ein Fluss in der Grafschaft Suffolk, wo seine Familie wohnt. Er schreibt auch einen Roman über die Kolonialherrschaft in Britisch-Indien und eine Sozialreportage über die Armut in den Industriestädten Nordenglands. Arbeiterzeitungen loben seine Werke. Leben kann er vom Schreiben aber nicht. Nebenbei arbeitet er in einem Buchgeschäft, unterrichtet Englisch und gründet mit seiner Frau Eileen einen Dorfladen in der südenglischen Provinz. Mitte der 1930er Jahre beschäftigt sich Orwell mit dem Aufstieg des Faschismus. In Italien herrscht Mussolini, in Deutschland Hitler. Und im Juli 1936 putschen in Spanisch-Marokko Teile der Armee unter General Franco gegen die gewählte Regierung. Doch anders als in Italien und Deutschland formiert sich in den spanischen Großstädten bewaffneter Widerstand gegen die reaktionären Kräfte. Linke Milizen behaupten Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao und deren Umland. Viele Milizionäre wollen nicht nur die Republik verteidigen, sondern streben eine soziale Revolution an. In Katalonien, der Region um Barcelona, kollektivieren sie Bauernhöfe, Wohnhäuser und Fabriken. Währenddessen aber tobt der Krieg. An vielen Frontabschnitten rücken Francos Truppen dank der Waffenhilfe aus Hitlerdeutschland und dem faschistischen Italien vor. Als Orwell Ende Dezember 1936 seine Ausbildung in der Lenin-Kaserne in Barcelona antritt, hat seine Miliz keine Gewehre zum Üben. Mit seinen 33 Jahren und seinen 1,88 Meter ist er älter und größer als die meisten anderen Milizionäre. Viele sind Teenager aus Barcelonas Armenvierteln. Als ehemaliger Polizist weiß er immerhin, wie man mit Waffen umgeht. Nach einer Woche Exerzitien fährt seine Einheit in die Berge Aragoniens. Orwell bekommt ein rostiges, 40 Jahre altes Gewehr. An seinem Frontabschnitt nahe Sierra del Alcubierre haben sich Faschisten und Republikaner auf gegenüberliegenden Hügelketten verschanzt. Orwell hält seine Einheit für nicht besonders schlagkräftig. 20 Pfadfinder mit Luftgewehren hätten unsere Stellung erstürmen können, schreibt er. Vielleicht auch 20 Pfadfinderinnen mit Federballschlägern. Doch die Faschisten wagen keinen Angriff, weil auch ihnen Munition und Artillerie fehlen. Den Winter über stürmt und regnet es. Manchmal gibt es Frost. Tagsüber sammeln die Männer Zweige für das Lagerfeuer. Nachts schieben sie Wache oder bibbern in ihren Erdlöchern. Als es wärmer wird, machen sich in Orwells Unterhose Läuse breit. Sie vermehrten sich viel schneller, als ich sie abschlachten konnte, hält er fest. Er springt in einen Schmelzwasserbach, doch das hilft kaum. Im April wird er in eine Einheit verlegt, in der mehrere Briten dienen. Er meldet sich für einen Nachtangriff auf eine feindliche Stellung. Die Operation soll gegnerische Kräfte bündeln, sodass die Republikaner an einer anderen Stelle in Überzahl sind. Mit 29 anderen Soldaten kriecht er durch Schlamm und Dunkelheit auf die Feinde zu. Vorsichtig knipsen sie den Stacheldraht durch. Orwell stößt gegen eine Blechdose, doch Francos Soldaten hören das Geräusch nicht. Erst als sein Trupp kurz vor der feindlichen Brustwehr ist, bemerken die Faschisten die Angreifer und schießen. Orwell kniet sich hin und wirft 3 Handgranaten. Das gegnerische Feuer verstummt. Als er über die Sandsäcke klettert, sind die Feinde geflüchtet. Halten können die Republikaner die Stellung nicht. Weil ein gleichzeitiger Angriff auf den Nachbarhügel fehlschlägt, muss sich Orwells Trupp noch in der Nacht zurückziehen mit einer eroberten Kiste Munition. Kaum hat sich die Front beruhigt, wird Orwell leichtsinnig. Als er am Morgen des 20. Mai einen Kameraden vom Wachposten ablöst, hält er seinen Kopf über der Brustwehr. Auf einmal durchschlägt eine Gewehrkugel seinen Hals und er sackt zusammen. Mein erster Gedanke beschäftigte sich ganz konventionell mit meiner Frau, schreibt er später. Mein zweiter Gedanke war ein leidenschaftlicher Widerspruch dagegen, dass ich die Welt verlassen sollte, die mir alles in allem gut gefiel. Er hat Glück und überlebt. Die Kugel hat die Halsschlagader verfehlt. Zurück in Barcelona sitzen seine Bekannten von der POUM im Gefängnis. Regierungstruppen und stalintreue Kommunisten haben die revolutionären Linken entmachtet. Seine Frau Eileen arbeitet inzwischen als Übersetzerin in Barcelona. Nun warnt sie ihren Mann, dass er als POUM-Mitglied vom militärischen Geheimdienst gesucht wird. Sie beschließen, baldmöglichst zu fliehen und reisen am 23. Juni heimlich aus. Seine Erfahrungen mit dem Stalinismus wird der Schriftsteller in dem Roman 1984 und der Fabel Farm der Tiere zur Weltliteratur verarbeiten. Erstes Kapitel: Omen. Zweite Republik. Tiefe Gräben. Spanien ist in den 20er Jahren ein Land scharfer Kontraste. Es herrscht brutale soziale Ungerechtigkeit. Ein Reformstau blockiert die Nation und die Monarchie ist zur Staffage verkommen. Von Stefan Kröner. Auf den Schultern der Angestellten verlässt Alfons der 13. sein letztes Hotel. Der König von Spanien ist am 28. Februar 1941 im Alter von nur 54 Jahren nach einer schweren Angina pectoris verstorben. Die 300 Quadratmeter große Suite im Le Grand Hotel in Rom war der Rückzugsort des spanischen Monarchen, der fast genau 10 Jahre zuvor, am 14. April 1931, seinen deutlich größeren Palacio Real in Madrid fluchtartig verlassen musste. Seine Berater legten ihm damals ein vorläufiges Exil nahe. Nur 2 Tage zuvor waren die Gemeinderatswahlen deutlich zu Ungunsten der aktuellen, vom König gestützten Regierung ausgegangen. Der drastische Wahlausgang galt gleichsam als ein Referendum gegen die Monarchie. Als der König nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Freudentänze und revolutionäre Stimmung auf den Straßen Madrids wahrnahm, befahl er, die Puerta del Sol, einen der bedeutendsten Plätze Madrids, zu räumen. Doch seiner Anordnung wurde nicht mehr Folge geleistet. Die Republik, die zweite in der spanischen Geschichte, wurde Stunden später verkündet. Unter die Rufe »Viva la República«, »Es lebe die Republik«, mischten sich schnell auch »Muera el Rey«, »Tod dem König«. König Alfons betonte in seiner Abschiedsnachricht, dass jene Wahlen gezeigt hätten, dass er nicht mehr die Liebe seines Volkes besäße. Diese Liebe hatte er allerdings schon Jahre zuvor verloren, als er den Diktator Miguel Primo de Rivera unterstützte. »Ein König kann sich irren«, schrieb er weiter an seine Untertanen. Doch dass er auch nach dem Ende der Diktatur 1930 an einem anachronistischen Status quo festhielt, kostete ihn neben der Liebe seines Volkes auch die Herrschaft. »Ich bin der König aller Spanier und auch ein Spanier«, schrieb der verfemte König weiter, »und er werde sich von allem fernhalten, was einen Bürgerkrieg provozieren könnte.« In einer Marinebasis im Hafen von Cartagena, südlich von Murcia, stieg Alfons im Morgengrauen des 15. April an Bord des Kreuzers Principe Alfonso. Das Schiff, benannt nach seinem Erstgeborenen, lichtete sofort die Anker und brachte ihn nach Marseille. Die verdutzten Franzosen ahnten wohl kaum, wen sie da vor sich hatten. Jemand aus der königlichen Entourage fragte sie dann nach einem Taxi. Ein paar seemännische Pfiffe später näherte sich ein einfaches dunkelgrünes Taxi mit weißen Streifen. Als trauriges Souvenir hatte sich der König vom Kapitän der Principe Alfonso eine spanische Flagge erbeten, die nun in seinem Gepäck verstaut im Marseiller Taxi Platz fand. Von der Hafenmole aus trat Alfons seine Reise an, die ihn nach Stationen in mehreren europäischen Luxushotels in sein 10-tägiges Exil in der ewigen Stadt führen sollte. Die Principe Alfonso hingegen verließ Frankreich auf direktem Weg wieder, hisste auf offenem Weg die neue republikanische Flagge und wurde bald darauf in Libertad, Freiheit, umbenannt. Das Schiff kehrte zurück in ein Land, das, so ein damaliger Minister, sich vor den Wahlen monarchisch schlafen gelegt hatte und republikanisch wieder aufstand. Als Niña Bonita, das hübsche Kind, wurde die junge Republik von ihren Anhängern zärtlich besungen. Das soeben vergangene Spanien der Monarchie war immer noch ein Agrarland der Großgrundbesitzer, geprägt von sozialer Ungerechtigkeit. 1920 lebte der überwiegende Teil der 21 Millionen Spanier in Dörfern und Kleinstädten. Die schleppende Industrialisierung hatte zwar ein frühes Arbeiterproletariat entstehen lassen, nicht aber zu einem sozialen und politischen Wandel geführt. Dass Afrika hinter den Pyrenäen begänne, war eine verbreitete Beschreibung der spanischen Lebensumstände. Zudem war seit 1921 die Lage in Spanisch-Marokko desolat und immer mehr Katalanen und Basken begeisterten sich für die Idee einer nationalen Unabhängigkeit. Aufgrund der vielen Probleme begrüßten 1923 weite Teile der Bevölkerung die Einrichtung einer de facto Diktatur unter General Miguel Primo de Rivera. Dem Spanienkenner und Nürnberger Geschichtsprofessor Walter Ludwig Bernecker zufolge war das allerdings nur ein Notpakt und eine technische Lösung zum Erhalt der vom Umsturz bedrohten gesellschaftlichen Machtverhältnisse, mit der König, Militär und Kirche das Rad der Zeit aufzuhalten suchten. Knapp 7 Jahre hielt das Bündnis. Als auch Primo de Rivera die Probleme nicht zu lösen vermochte, wendeten sich seine früheren Fürsprecher von ihm ab. Ende Januar 1930 ging der Diktator ins Exil, wo er bald darauf starb. Am 14. April 1931 wurde die Republik ausgerufen. Am 28. Juni folgten freie Wahlen, in denen Sozialisten, darunter zahlreiche UGT-Gewerkschaftler und linke Republikaner siegten. Was kam, war ein Doppeljahr der Reformen, in denen eine neue Verfassung erarbeitet wurde. Allen voran musste die Agrarfrage gelöst werden. Pächter und Tagelöhner sollten faire Bedingungen erhalten und Teile des Großgrundbesitzes zugunsten von Kleinbauern enteignet werden. Außerdem sollte der Einfluss der Kirche in Schule und Staat beendet werden. Eine Sozialgesetzgebung sollte mehr Gerechtigkeit garantieren. Auch eine Militärreform wurde angestrebt, um die Streitkräfte zu modernisieren und zu demokratisieren. Im Raum stand zudem die Autonomiefrage Kataloniens und des Baskenlandes. All diese Reformbemühungen stießen auf enormen Widerstand konservativer Kräfte aus Großgrundbesitzern, Kirche und Militär und förderte schließlich deren Schulterschluss im gemeinsamen Kampf gegen eine bolschewistische Gefahr. Auch die Folgewirkungen der Weltwirtschaftskrise belasteten die Zweite Republik. Während 1931 der demokratische Wandel noch begrüßt wurde, trat 1932 eine Enttäuschung ein, dass die Reformen nur schleppend umgesetzt wurden. Diese Enttäuschung und auch den teilweise radikalen Antiklerikalismus einzelner Regierungsmitglieder machte sich die konservative Rechte im katholisch geprägten Spanien zunutze und schloss sich in einem Wahlbündnis zusammen, der CEDA. Die bürgerliche radikale republikanische Partei PRR erhielt bei den Wahlen 1933 nur 102 von 473 Sitzen, konnte aber dank der Unterstützung einer starken CEDA regieren. So wurden in den nächsten 2 Jahren, die als schwarzes Doppeljahr bezeichnet werden, die Reformen der linken Vorgängerregierung schrittweise ausgebremst und schließlich rückgängig gemacht. Das verschlechterte die Lebenssituation auf dem Land nochmals beträchtlich und führte zu einer Radikalisierung der Landarbeitermassen. Vor allem die Anarchisten profitierten von dieser Situation. Im Herbst 1934 entschied sich die PRR, nach mehreren Kabinettsumbildungen für eine Regierungskoalition mit der CEDA. Gewarnt durch die Vorgänge in Nazi-Deutschland, erschien der politischen Linken in Spanien das als faschistische Machtergreifung. Sie organisierte einen Generalstreik und in Katalonien wurde die unabhängige Republik ausgerufen. Es kam 1934 außerdem zu einem bewaffneten Aufstand der Bergarbeiter in Asturien, der durch die Afrika-Armee und die Fremdenlegion unter dem Kommando von General Franco nach 2 Wochen brutal niedergeschlagen wurde. 30.000 Arbeiter wurden festgenommen. Es gab Fälle von Mord und Folter. Die massiven Repressionsmaßnahmen der Regierungstruppen heizten die polarisierte Stimmung weiter an. Die Wahlen im Februar 1936 gewann das Wahlbündnis der linken Volksfront aus Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten. Ihre Anhänger auf dem Land forderten nun die Einlösung der Reformversprechen und setzten diese oft eigenhändig mit revolutionärem Eifer um. Landbesetzungen, Enteignungen, Kirchenschändungen und die Ermordung politischer Gegner waren an der Tagesordnung. Das bildete den perfekten Nährboden für einen Putsch. Und so sahen die Militärs unter Franco ihre Zeit gekommen, dem republikanischen Geplänkel ein Ende zu bereiten. Der 5 Jahre zuvor geflüchtete König Alfons der 13. unterstützte die Aufständischen anfangs. Als er aber erkannte, dass Franco die Monarchie nicht wiederherstellen wollte, zog er sich zurück. Erst nach dem Tod Francos wurden Alfons sterbliche Überreste Anfang 1980 aus Rom nach Spanien überführt. Per Schiff und bedeckt mit der spanischen Flagge, die ihm 1931 auf der Príncipe Alfonso geschenkt worden war, landete sein Sarg in derselben Marinebasis Cartagenas, von wo der König knapp 50 Jahre zuvor Spanien verlassen hatte. Per Hubschrauber wurde er kurz darauf zu seinem Stammsitz El Escorial außerhalb von Madrid geflogen. Sein in Rom geborener Enkel Juan Carlos hatte entscheidenden Anteil an dem friedlichen Übergang Spaniens von der frankistischen Diktatur zur parlamentarischen Monarchie. Als Juan Carlos sich dann im Februar 1981 einem Militärputsch gegen die junge Demokratie mit entschlossener Miene entgegenstellte, schien er aus den Fehlern seines Großvaters gelernt zu haben. Dadurch erneuerte er den Respekt für die Monarchie, den Alfons der 13. verspielt hatte. Der Riffkrieg 1921 bis 1926. Franco und die Fremdenlegion. Als in Spanisch-Marokko die Berber rebellieren, kann sich der junge Offizier beweisen. Mit Mut, Ehrgeiz und Härte gegen den Feind beginnt Francos Aufstieg zum Helden der Rechten. Von Klaus Hillingmeier. Der spanische Vorposten scheint verloren. Überall lauern die Stammeskrieger der Riffkabilen, Berber, die in der Regel keine Gefangenen machen. Das Blockhaus der marokkanischen Einöde bietet nur den spärlichen Schutz von einigen Sandsäcken und ein paar Metern rostigen Stacheldraht. General Berenguer, der 1922 das Expeditionskorps in der nahegelegenen marokkanischen Stadt Dadrios kommandiert, will eine ganze Kompanie der spanischen Fremdenlegion zum Entsatz schicken. Da tritt ihr schmächtiger Major hervor. 12 seiner besten Legionäre seien genug, um unter seiner Führung den Spuk zu beenden. Am nächsten Morgen kehrt das Himmelfahrtskommando siegreich zurück. In den Händen der Männer die abgeschlagenen Köpfe der Feinde. Der Name des Offiziers? Francisco Franco. Seit 1912 ist der Nordteil Marokkos spanisches Protektorat, eine diplomatische Umschreibung für Kolonie. Im Süden des Landes weht die Trikolore und der marokkanische Sultan in Fes ist eine willfährige Marionette der Franzosen. Doch es regt sich Widerstand gegen die fremden Herren. Der charismatische Rechtsgelehrte Abdelkarim träumt von einem unabhängigen Marokko und findet Rückhalt bei den Stämmen im Riffgebirge, die ihn 1921 zum Emir ausrufen. Das erste Angriffsziel der Riff-Rebellen sind die Spanier. Denn nach dem Feuersturm des Ersten Weltkriegs ist die französische Armee eine effiziente Militärmaschine. Die Armee Spaniens hingegen ist veraltet, schlecht ausgerüstet und hat ein aufgeblähtes Offizierskorps. Trotzdem wählt der spanische Befehlshaber in Marokko, General Manuel Silvestre, die Gegenoffensive und marschiert in eines der größten Desaster der spanischen Militärgeschichte. Als am 9. August 1921 die mehrtägige Schlacht von Anual zu Ende ist, sind mehr als die Hälfte der 20.000 Mann aufgerieben. Auch General Silvestre hat das Desaster nicht überlebt. Vermutlich wählte er den Freitod. Als Resultat der katastrophalen Niederlage müssen die Spanier das Hinterland des Protektorats räumen und sich in die Hafenstadt Melilla zurückziehen. Die Verteidigung dieser Defensivstellung ruht auf 2 Säulen, den Regulares, einheimischen Söldnern, und der Legión Española. 1920 hatte Colonel José Millán Astray diese Truppe nach dem Vorbild der französischen Fremdenlegion aufgestellt und als Vizekommandeur den 28-jährigen Franco gewonnen. In der Legion herrscht brutale Disziplin. Schon kleinste Dienstvergehen werden mit größter Härte bestraft. Viele der Legionäre verehren Franco, der ein Meister der Selbstinszenierung ist. Sie nennen ihn den Mann sin miedo, sin mujeres y sin misa. Ohne Angst, ohne Frauen und ohne Messen. Für seine spektakuläre Aktion bei Da Drius wird er mit der Militärmedaille ausgezeichnet. Doch als Colonel Astray aus politischen Gründen im November 1922 seines Kommandos entbunden wird, bleibt die erhoffte Beförderung zum Kommandeur der Legion aus. Erst als Astrays Nachfolger im Juni 1923 fällt, schlägt Francos Stunde. Er wird zum Colonel befördert und steht an der Spitze seiner geliebten Einheit. Zu diesem Zeitpunkt kontrolliert Abdelkarim bis auf wenige strategische Stützpunkte fast das ganze spanische Protektoratsgebiet. Das Scheitern in Marokko sowie innenpolitische Krisen stürzen Spanien in eine Militärdiktatur. Der neue starke Mann in Madrid, Miguel Primo de Rivera, spielt mit dem Gedanken, das Protektorat zu räumen. Franco ist entsetzt und erinnert 1924 Primo de Rivera bei einem gemeinsamen Abendessen in Marokko an die gebrachten Opfer. Wir stehen auf spanischem Boden, erkauft mit dem höchsten Gut, das man sich denken kann, spanisches Blut. Ende des Jahres decken Francos Legionäre die Evakuierung von Europäern und Juden aus Chefchaouen, das für die Muslime Marokkos eine Pilgerstätte ist. Im Triumph zieht Al-Karim in die Stadt ein und begeht im Hochgefühl seines Sieges einen fatalen Fehler. Er lässt seine Krieger jetzt auch in Französisch-Marokko operieren und weckt damit einen schlafenden Riesen. Der Held von Verdun, Marschall Philippe Pétain, soll den Aufstand niederschlagen. Pétain einigt sich mit Primo de Rivera auf die gigantischste Zangenoperation der Kolonialgeschichte. Während die Franzosen vom Süden mit 160.000 Soldaten in das Riffgebirge vorrücken, sollen die Spanier mit 13.000 Mann in der Nacht zum 8. September 1925 an der marokkanischen Nordküste bei Al-Hoseima landen. Die Invasion ist schlampig geplant, selbst an die Verdunklung wird nicht gedacht, und der Widerstand der Rebellen ist stärker als erwartet. Während der kommandierende Admiral am Funkgerät auf den Befehl zum Rückzug wartet, lässt Franco eigenmächtig seine Legionäre den Strand stürmen und rettet damit die Situation. Mit diesem Husarenstück avanciert Franco zum Star der spanischen Presse. Am 2. Februar 1926 wird der Nationalheld erneut befördert. Mit 33 Jahren ist der Afrikakämpfer jetzt der jüngste General Europas. Noch einige Monate leisten die Riffkabilen Widerstand. Dann muss Abdelkarim am 26. Mai 1926 vor den Franzosen kapitulieren, die den Rebellen ins Exil schicken. Zweites Kapitel: Der Putsch. Die Stunde der Generäle. Der Militärputsch 1936. Als die Armee in Marokko revoltiert, gibt sich Madrid gelassen und glaubt, das Feuer der Rebellion schnell löschen zu können. Doch die Putschisten entfachen einen Flächenbrand. Von Hauke Friedrichs. Das Dröhnen der Motoren hören sie zuerst, dann sehen sie den Flieger. Um 10 Uhr vormittags am 21. Juli 1936 schauen Soldaten und Polizisten aus der Festung Alcázar in Toledo ängstlich nach oben. Ein Flugzeug der Republikaner kreist über dem quadratischen Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert. An dieser Stelle stand bereits zur Römerzeit ein Kastell, im Mittelalter eine Burg, und seit 1875 hat hier die Infanterieakademie der Armee ihr Quartier. Die Männer gehen hinter den dicken Mauern in Deckung, sie fürchten einen Luftangriff. Als die dreimotorige Maschine aber ihre Schächte öffnet, fallen keine Bomben, sondern Flugblätter hinab. Darin fordern die Republikaner die Putschisten auf, sich zu ergeben und das Fort der gewählten Regierung auszuhändigen. Offiziere um Oberst José Moscardó, den Militärgouverneur von Toledo, haben 3 Stunden zuvor der Regierung in Madrid den Krieg erklärt und die Stadt besetzt. Sie schließen sich putschenden Generälen an, die am 17. Juli 1936 in Spanisch-Marokko einen Aufstand gegen die republikanische Regierung begonnen haben. Sie lösten mit dem Code »Über ganz Spanien wolkenloser Himmel«, den sie über den Radiosender Ceuta ausstrahlten, die Revolte vieler Militäreinheiten aus. Die Mehrzahl der Generäle blieb zwar der Republik treu, in der Provinz Toledo aber erhalten die Aufständischen gleich die Unterstützung der Armee. Auf den Abwurf der Flugblätter folgt eine robustere Aktion der Republikaner. Kurz nach 12 Uhr mittags rücken 3000 Kämpfer auf Toledo zu. Die Putschisten machen sich bereit, 1760 Menschen befinden sich im Alcázar in der Oberstadt Toledos. Darunter sind 1205 Kämpfer. Zu ihnen gehören einige Ausbilder und Kadetten der Militärschule, andere Soldaten aus der Region, dazu noch gut 800 Männer der Guardia Civil, einer Polizeibehörde. Rund die Hälfte dieser in ganz Spanien 33.500 Mann umfassenden Truppe hat sich dem Putsch angeschlossen. Der Alcázar aber liegt in einem großen Gebiet, das von Anhängern der Republik kontrolliert wird. Toledo und die in der Festung verschanzten Putschisten sind längst von Soldaten und Milizen der regierenden Volksfront eingeschlossen. Mit den Aufständischen harren nun viele Ehefrauen, 5 Nonnen und 211 Kinder aus. Bald schon erfahren sie, wie gefährlich ihre Loyalität zu den aufbegehrenden Generälen ist. 3 weitere Flugzeuge steuern an diesem ersten Tag der Belagerung noch den Alcázar an. Und diesmal schlagen Bomben ein. Noch in der Nacht erobern republikanische Einheiten die Stadt zurück. Nur die Festung auf dem Berg bleibt in den Händen der Aufständischen. Nun greifen regelmäßig Flugzeuge die Festung an. Bomben zerstören das historische Bauwerk und die umgebenden Häuser immer mehr. Und auch Geschütze nehmen das Areal unter Feuer. Die regierungstreuen Truppen haben in einem Olivenhain nördlich Toledos eine Batterie aufgestellt. Außerdem visieren unzählige Heckenschützen den Alcázar an. Auf jede Person, die sie dort sehen, feuern sie. In der Festung fällt nach einem Bombentreffer der Strom aus. Die Wasserversorgung bricht zusammen. Außerdem gehen die Vorräte besorgniserregend schnell zur Neige. Die Eingeschlossenen holen ihr Trinkwasser aus einem Swimmingpool und aus 3 alten Zisternen. Oberst José Moscardó, der das Kommando im Alcázar führt, geht von einer Belagerung von lediglich wenigen Tagen aus. Er setzt auf General Francisco Franco, der von der Extremadura aus auf Toledo vorrücken und die Belagerten befreien werde. Moscardó irrt sich allerdings. Der Putsch der Generäle verläuft zunächst schleppend. Ihr Griff nach der Macht beginnt mit einem Desaster. Anführer des Staatsstreichs sollte General José Sanjurio Sacanell sein, der bereits 1932 versucht hatte, mit einem Putsch die Demokratie zu beseitigen. Er befindet sich im portugiesischen Exil und will am 20. Juli zu den Aufständischen stoßen. Sein Flugzeug aber stürzt ab. Danach übernimmt ein Triumvirat der Generäle Emilio Mola, Francisco Franco und Queipo de Llano das Kommando über die Putschisten. Sie rufen am 24. Juli 1936 in Burgos eine Gegenregierung aus, die Junta de Defensa Nacional. Unterstützt werden die Generäle von der katholischen SEDA, den ultrakonservativen Karlisten, Monarchisten sowie der faschistischen Falange. Die spanische Regierung der Volksfront und andere linke Kräfte lassen sich das nicht gefallen. Sie wehren sich so gut sie können im ganzen Land. Auch weite Teile der Armee und der Marine stehen hinter der Republik. In Madrid, Barcelona und anderen Großstädten besiegen Republikaner die Putschisten nach kurzer Zeit. Gut 3/4 des Landes, mit Ausnahme einiger Provinzen im Süden und Nordwesten, kontrollieren Anhänger der Regierung. Als ein Scheitern der Putschisten immer wahrscheinlicher wird, greifen das faschistische Italien und das nationalsozialistische Deutschland in den Konflikt ein. Sie unterstützen die Putschisten mit Soldaten, Material und Waffen. Bis Ende Juli transportieren deutsche und italienische Schiffe sowie Flugzeuge Francos Truppen von den Kolonien zum Festland. Allein 15.000 Fremdenlegionäre und Regulares, marokkanische Hilfstruppen, kämpfen nun für den General gegen die Roten. Adolf Hitler entsendet die Legion Condor nach Spanien, die schon bald mit Kriegsverbrechen wie dem Bombardement Guernicas für Schrecken sorgt. Benito Mussolini schickt 75.000 Freiwillige zu Franco. Die italienischen Soldaten bilden das Corpo Truppo Volontarie. Demokratische Staaten wie Großbritannien und Frankreich halten sich hingegen an ihre Nicht-Einmischungspolitik. Sie kommen der Regierung in Madrid kaum zur Hilfe. Die Kommunisten in Spanien erhalten aus der Sowjetunion Unterstützung. Diese trifft aber spät ein und fällt nicht ganz so umfangreich aus wie die Waffenlieferungen aus Deutschland und Italien an die Putschisten. Die Republikaner setzen deswegen auf tausende Freiwillige aus dem Ausland, die ihren Kampf gegen die Faschisten unterstützen und internationale Brigaden bilden. Die Volksfront gerät aber zunehmend in die Defensive. Francos Truppen gelingen weitere Eroberungen. In Toledo warten Oberst Moscardó und seine Männer dennoch wochenlang vergeblich auf Hilfe. Die Republikaner wollen sie aushungern. In der Notklinik geht das Chloroform langsam aus und wird für die schlimmsten Notfälle aufgespart. Schrapnelle und Projektile holen die Ärzte meist ohne Betäubung aus ihren Patienten heraus. Einmal gelingt es einem Flugzeug der Putschisten, einige Behälter mit Konserven über der Festung abzuwerfen. Aber das Essen wird immer weniger. Unter großer Gefahr holt ein Stoßtrupp Mehl aus einem benachbarten Lagerhaus. Per Lautsprecherwagen verspotten die Belagerer die Besatzung und versprechen Überläufern kaltes Bier und saftige Steaks. Tatsächlich seilen sich nachts mehrere Männer aus der Festung heimlich an den Mauern ab und laufen zu den Republikanern über. Die Belagerer sind sich sicher, bald zu gewinnen. Sie haben zwei Stollen unter den Alcázar getrieben, in die sie große Mengen TNT bringen. Am 18. September zünden sie den Sprengstoff. Aus Madrid sind zahlreiche Journalisten nach Toledo gekommen. Die Sprengung der Festung ist von der Regierung angekündigt worden. Am Morgen schauen Reporter, Fotografen, Beamte und Schaulustige auf die bereits schwer beschädigte Burg. Und 2500 Milizionäre warten darauf, nach dem großen Knall die Ruine endlich zu stürmen. Um 6.31 Uhr erschüttert eine gewaltige Explosion den Alcázar. Der Boden bebt, eine gewaltige schwarze Wolke steigt auf. Der Lärm der Detonation ist noch in den 65 Kilometer entfernten Vororten von Madrid zu hören. Kaum, dass der Rauch sich gelegt hat, stürmen die Republikaner vor. Aber der Sturmangriff misslingt. Die Verteidiger wehren sie ab. Sie sind weiterhin auf das Äußerste entschlossen, die Festung zu halten oder zu sterben. Moscardó und sein immer kleiner werdender Trupp wissen nicht, dass Francos Armee von Afrika bereits die 40 Kilometer nordwestlich von Toledo entfernte Verteidigungslinie durchbrochen hat. Sie rücken auf die Hauptstadt vor. Franco entscheidet sich dennoch, nicht mit allen verfügbaren Kräften den Angriff auf Madrid zu beginnen. Er schickt einen Trupp aus spanischen Fremdenlegionären und maurischen Söldnern nach Toledo. Sie befreien am 27. September den Alcázar und besetzen die Stadt. Und sie ermorden zahlreiche Gegner. Einige von ihnen liegen als Verwundete im Lazarett. Franco wird von seinen Anhängern als Retter des Alcázar gefeiert. Am 1. Oktober 1936 berufen die Generäle ihn in Burgos zum Generalissimus und zu ihrem Staatschef. Er nennt sich nun Caudillo, Führer. Danach gehen die Putschisten im ganzen Land in die Offensive. Die Besatzung der Alcázar erhält Auszeichnungen. Oberst Moscardó wird zum General befördert und führt Truppen gegen Madrid. Da die Kämpfe um die Hauptstadt immer heftiger werden, flieht die Regierung am 6. November nach Valencia. Kurz darauf wehren die Verteidiger in Madrid den Angriff der Putschisten ab. Der Bürgerkrieg wird noch viele Monate dauern und immer brutaler werden. November 1936. Das Wunder von Madrid. Nachdem die Regierung geflüchtet ist, glauben die Nationalisten zunächst, den Sieg bereits in der Tasche zu haben. Ein folgenschwerer Irrtum. Denn dank ausländischer Militärhilfe können sich die Republikaner behaupten. Von Karin Feuerstein-Prasser. Anfang November 1936 standen bei den Nationalisten alle Zeichen auf Sieg. General Emilio Mola, der den Marsch auf Madrid anführen sollte, verriet britischen Journalisten sogar seine Geheimwaffe. Er werde die Stadt mit seinen 4 Kolonnen von außen erobern, während die 5. Kolonne Madrid gleichzeitig von innen einnehmen würde. Unter der 5. Kolonne verstand Mola die zahlreichen Anhänger Francos, die sich in der Hauptstadt versteckt hielten und scheinbar nur darauf warteten, loszuschlagen. Von so viel Optimismus ließ sich auch die internationale Presse anstecken, die bereits jetzt die letzten Stunden von Madrid verkündete. Die Offensive der Nationalisten sollte am 8. November losgehen. General Mola wollte die Stadt von Westen aus angreifen, wo sich der weitläufige Park Casa de Campo erstreckt. Hatten sie erst den Fluss Manzanares überwunden, dann würden die Aufständischen in das Zentrum vordringen können. Um die Republikaner in die Irre zu führen, plante Mola zeitgleich einen Scheinangriff im Südwesten. Dann aber machte bereits am Vortag ein Zufall die trickreiche Planung zunichte, als eine Milizeinheit bei der Durchsuchung des Leichnams eines nationalistischen Offiziers den geheimen Einsatzbefehl entdeckte. Demnach sollte die Zone zwischen Universitätscampus und Plaza de España besetzt werden, um so die Ausgangsbasis für weitere Vorstöße in die Madrider Innenstadt zu bilden. Obwohl die Republikaner jetzt wussten, wo sie ihre Milizen zu stationieren hatten, standen ihre Chancen nicht sonderlich gut. Zwar waren sie den Aufständischen zahlenmäßig überlegen, doch ihre Verteidigung bestand aus einem zusammengewürfelten Haufen von Männern und Frauen, von denen weniger als die Hälfte überhaupt Kampferfahrung hatte. Gleichwohl waren sie hoch motiviert und fest entschlossen, die Hauptstadt nicht in die Hände der Nationalisten fallen zu lassen. Tatsächlich gelang es ihnen am 8. November, die Offensive abzuwehren und den Angriff im Westen der Stadt aufzuhalten. Es handelte sich zwar nur um einen Etappensieg, doch der hatte enorme psychologische Wirkung. Molas Kolonialtruppen schienen nicht mehr unbesiegbar. Ohne Hilfe von außen wären die Republikaner freilich verloren gewesen. Deshalb war der Jubel groß, als noch am gleichen Abend die internationalen Brigaden eintrafen, jene Freiwilligenverbände, die von der Kommunistischen Internationale rekrutiert und ausgebildet worden waren. Schon am nächsten Tag, als die Gefechte weitergingen, machte sich die Verstärkung bezahlt. Nach schweren Kämpfen und hohen Verlusten auf beiden Seiten konnten die Aufständischen aus ihren Stellungen gedrängt werden. Die geplante rasche Einnahme Madrids war damit gescheitert. Zwar unternahmen die Nationalisten noch einen weiteren Versuch und schafften es sogar, den Fluss Manzanares zu überqueren und ins Universitätsviertel einzudringen. Doch wieder trafen sie auf erbitterte Gegenwehr. Die verlustreichen Straßen- und Häuserkämpfe veranlassten Franco schließlich, die Reißleine zu ziehen, bevor er noch mehr von seinen besten Leuten verlor. Die Infanterieangriffe wurden eingestellt. Stattdessen sollte die Stadt bombardiert werden, um die Moral der Bevölkerung zu brechen. Das stieß bei der internationalen Presse auch auf heftige Kritik. Doch Franco erklärte unbeirrt: Lieber zerstöre ich Madrid, als es den Kommunisten zu überlassen. Unterstützt wurden die Nationalisten von der italienischen und deutschen Luftwaffe. NS-Deutschland schickte die Legion Condor, die damals allerdings noch nicht über das kampfstarke Jagdflugzeug ME-109 verfügte. Im Luftkampf über Madrid zeigte sich dann, dass die modernen Kampfflugzeuge, mit denen die Sowjetunion den Republikanern zu Hilfe kam, den Deutschen weit überlegen waren. Ihrem Einsatz war es zu verdanken, dass die Bombardierung Madrids weitaus weniger Todesopfer forderte, als man befürchtet hatte. Anfang Dezember war die Hauptstadt gerettet. Vorerst zumindest. Denn der Bürgerkrieg fing jetzt erst richtig an. 1937 folgten noch mehrere Gefechte in der Umgebung von Madrid, darunter die Schlacht am Fluss Jamara im Februar und die im März folgende Schlacht bei Guadalajara, bei der die Republikaner dank des Einsatzes der sowjetischen Kampfflugzeuge einen letzten großen Sieg verbuchen konnten. Die 5. Kolonne, Molas vermeintliche Geheimwaffe, spielte im Kampf um Madrid übrigens keine Rolle. Obwohl sich zweifellos viele Nationalisten in der Stadt aufhielten, verfügten sie weder über genügend Waffen noch über die nötige Organisation. Spanien-Freiwillige. Kämpfer aus aller Welt. Kaum hat das Militär geputscht, da machen sich 40.000 Ausländer auf nach Spanien, um mit ihrem Leben die Republik zu verteidigen. Ihr mutiger Einsatz zeigt eindrucksvoll, dass es um viel mehr geht als nur um ein verzweifeltes Land am Westrand Europas. Von Franz Metzger. Die Männer aus 40 Nationen, die von allen Enden der Welt hergeeilt sind und sich hier getroffen haben wie Brüder, die zusammen für die Freiheit kämpfen, schaffen eine stärkere Verbindung zwischen den Völkern, als alle Regierungsbündnisse es vermögen. Mit diesen Worten umreißt der Reporter Egon Erwin Kisch das Konzept der internationalen Brigaden. In Spanien schließen sich mit Beginn des Bürgerkriegs erstmals Linke aus aller Welt zusammen, um gemeinsam den Faschismus aufzuhalten. Mitte der 1930er Jahre übernehmen in immer mehr europäischen Staaten rechtsnationale oder gar rechtsextremistische Bewegungen die Macht. In Italien, Deutschland, Österreich und Polen. Während die bolschewistische UdSSR mit sich selbst beschäftigt ist, wissen viele bürgerliche Demokratien nicht, wie sie auf die autoritäre Woge von rechts außen reagieren sollen. 1936 bilden lediglich die von linken Volksfrontregierungen geführten Republiken Frankreich und Spanien einen Gegenblock. Und dann revoltiert am 17. Juli 1936 in Spanisch-Marokko das Militär gegen die Zweite Spanische Republik. Zu ihrer Rettung eilen linke Gruppen aus ganz Europa herbei. Damals verlief für alle, die gegen den Faschismus kämpften, die entscheidende Front in Spanien, urteilt später der britische Historiker Eric Hobsbawm. Es war auch der einzige Kampf, an dem sie als Individuen teilnehmen konnten. In den kommenden Wochen ziehen gut 7.500 Franzosen, von ihrer Regierung unterstützt, über die Pyrenäen. Ihnen schließen sich viele tausende Antifaschisten aus Italien, Deutschland und Österreich an, die oft schon aus ihrer Heimat fliehen mussten. Sie hoffen nun, ihren Kampf in Spanien fortsetzen zu können. Nach kurzem Zögern mischt auch Stalin mit, schickt Waffen und überlässt es der Organisation Comintern, von überall her Kämpfer zu rekrutieren. So will Stalin seinen Einfluss sichern, falls die republikanischen Truppen siegen sollten. Bald kämpfen in den internationalen Brigaden belgische und polnische Bergarbeiter neben britischen Intellektuellen. Insgesamt sind es rund 40.000 Freiwillige. Ein hoher Anteil, vielleicht ein Viertel der Spanienkämpfer auf republikanischer Seite, sind die in der sozialistischen Bewegung ohnehin stark vertretenen Juden. Jetzt sehen sie die Gelegenheit, mit der Waffe in der Hand die antisemitischen Frankisten aufzuhalten oder, wie im Fall der jüdischen Philosophin Simone Weil, mit dem Kochlöffel in der Truppenkantine. Zugleich werben linke und liberale Journalisten mit Zeitungsberichten für die bedrohte Republik. Zu den Reportern zählen der in Prag geborene Egon Erwin Kisch, George Orwell, Ernest Hemingway sowie Erika und Klaus Mann. Zunächst werden die nach Spanien strömenden Kämpfer im Hauptquartier der Internationalen Brigade nahe Albacete im Südosten der Halbinsel registriert. Dort erhalten sie auch eine militärische Grundausbildung, ehe sie zu einer Kampfeinheit kommen. Diese sind nach Heimatland oder Muttersprache organisiert, um eine leichte Verständigung zu ermöglichen. So kämpfen Deutsche im Ernst-Thälmann-Bataillon, das nach dem von Nazis inhaftierten KPD-Führer benannt ist, Italiener im Garibaldi-Bataillon und Amerikaner im George-Washington-Bataillon. Erst als die Verluste unübersehbar sind, werden Einheiten zusammengelegt. Von den rund 40.000 linken Spanienkämpfern kommt die Hälfte um. Es sind nicht nur die Gefechte gegen die Feinde, sondern auch blutige interne Konflikte, denen viele Spanienkämpfer zum Opfer fallen. So terrorisieren von Stalin angetriebene Einheiten ihre linkssozialistischen, anarchistischen Kampfgefährten. Erschüttert erlebt Willy Brandt diese Übergriffe vor Ort. Als Verbindungsmann einer sozialdemokratischen Partei wirbt er für ein großes Volksfrontbündnis, bevor auch er sich vor den Kommunisten verstecken muss. Im Juli 1937 verlässt Brandt Spanien und schreibt später: »Ich fand bestätigt, dass der Krieg die Bestie im Menschen herauslockt.« Schließlich 1938 werden die internationalen Brigaden auf Druck des Völkerbundes hin aufgelöst, der den Krieg eindämmen will. 2000 Kämpfer bleiben trotz allem. Sie erhalten spanische Pässe und werden zur Verteidigung Kataloniens eingesetzt. Längst erhalten auch die Putschisten fremde Waffenhilfe. Neben kaum getarnten Freiwilligenverbänden, die Mussolini und Hitler schicken, gibt es auch Überzeugungstäter, die gegen eine gottlose Republik zu Felde ziehen wollen. So brachten die Berichte über Gräueltaten an spanischen Priestern und Nonnen katholische Iren dazu, sich als Freiwillige zu melden. 700 von ihnen kämpfen als St. Patrick's Legion, auch irische Brigade genannt, auf Seiten Frankos. Die überlebenden Kämpfer gelangen schon 1937 wieder in die Heimat, wo sie begeistert empfangen werden. Dass Geschichte von den Siegern geschrieben wird, erfahren die republikanischen Spanienkämpfer am eigenen Schicksal. Französische Kommunisten und Juden, die in ihre Heimat zurückkehren, werden dort ab 1941 von den deutschen Besatzern verhaftet, deportiert und in den Konzentrationslagern ermordet. Gnadenlos geht auch die Sowjetunion mit ihren Spanienkämpfern um. Stalin verachtet Verlierer und lässt sie in die Gulags verfrachten. Nur wenige im Ostblock entkommen seiner Paranoia. Unter ihnen ist Josip Broz Tito, der Kämpfer durch Frankreich nach Spanien schleuste. Er wird 1945 Diktator über Jugoslawien. Und in der DDR steigen zwei ehemalige Spanienkämpfer zu Ministern der Staatssicherheit auf. Zuerst Wilhelm Zeisser, gefolgt dann von Erich Mielke. Schwer haben es auch Rückkehrer in Kanada und den USA. Sie gelten als politisch unzuverlässig und werden nicht einmal mehr für den Weltkrieg eingezogen. Luxemburg liefert sogar mehrere Staatsbürger an die Nazis aus. Harsch geht die Schweiz vor, wo Militärdienst in einem fremden Land als Straftatbestand gilt, der mit Gefängnis und dem Verlust der Bürgerrechte bestraft wird. In der Eidgenossenschaft werden erst 2009 alle Urteile gegen die Schweizer Spanienfreiwilligen aufgehoben, genau 70 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Legion Condor, Hitlers Helfer für Franco. 1936 schickt die deutsche Luftwaffe den Nationalisten in einer geheimen Mission Verstärkung. Jäger, Bomber und Flakgeschütze. In Wahrheit verfolgt die NS-Regierung damit ganz eigene Ziele. Von Michael Billig. Die Soldaten tragen zivil, als sie an einem Julitag des Jahres 1936 in den Zug Richtung Hamburg steigen. Sie sind als Urlauber getarnt. Ihre Mission unterliegt strengster Geheimhaltung. Der Kampfpilot Johannes Trautloft vertraut sich nur seinem Tagebuch an. »Ich ziehe in den Krieg«, schreibt der 24-Jährige. Als Mitglied der Legion Condor wird Trautloft bald schon an verdeckten Operationen der deutschen Luftwaffe im spanischen Bürgerkrieg teilnehmen. Als die geheimnisvollen Zivilisten in Hamburg eintreffen, wartet im Hafen bereits ein Dampfer auf sie. Am 31. Juli sticht das Schiff in See. 6 Tage später läuft es in der andalusischen Festungsstadt Cádiz ein. An Bord sind neben Soldaten wie Trautloft 10 Doppeldecker vom Typ Heinkel 51 und 10 Transportflugzeuge Junker 52, die Verstärkung für General Franco. Offiziell haben die Regierungen Europas vereinbart, sich nicht einzumischen. Aber kaum jemand hält sich daran. Für das Deutsche Reich unter Adolf Hitler spielen neben der kommunistischen Gefahr und Rohstoffen wie dem baskischen Erz geopolitische Überlegungen eine wichtige Rolle. Spanien ist der erste Stellvertreterkrieg der Moderne und ein Vorbote für den Zweiten Weltkrieg. In einer zu erwartenden, endgültigen Auseinandersetzung über die Neuordnung Europas, wie Hitler im November 1936 sagt, will er Spanien an seiner Seite wissen und sucht deshalb jetzt schon das Bündnis mit dem Faschisten Franco. Da die spanische Marine und die Luftwaffe größtenteils der Republik die Treue halten, steht Franco vor einem Problem. 80.000 marokkanische Soldaten seiner nationalistischen Armee stecken in Nordafrika fest. Der Putsch droht frühzeitig zu scheitern. Trautloft und seine Kameraden haben den Befehl, die Marokkaner über das Mittelmeer auf die Iberische Halbinsel zu fliegen. Sie errichten die erste Luftbrücke der Geschichte. Ins Kampfgeschehen eingreifen sollen sie hingegen nicht. 18 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sehnt sich die deutsche Armee aber wohl nach einem Waffenvergleich. Die Friedensbedingungen im Versailler Vertrag verbieten ihr den Aufbau von Luftstreitkräften. Im Verborgenen hat sie es dennoch getan. Nun bietet sich die Gelegenheit, herauszufinden, was Flugzeuge und Piloten taugen. Bereits nach einer Woche in Spanien beteiligen sich deutsche Besatzungen das erste Mal an einem Angriff aus der Luft. Auch Johannes Trautloft, der seine Ausbildung zum Kampfpiloten an der geheimen Fliegerschule im russischen Lipezk absolviert hat, kann sein erstes Luftduell kaum erwarten. Er wird in seiner Zeit in Spanien 4 feindliche Flugzeuge vom Himmel schießen. Nach anfänglichen Erfolgen mit den eingeflogenen Soldaten der Afrika-Armee kommt der Vorstoß der Faschisten im Oktober 1936 vor Madrid zum Stehen. Die deutsche Armee zieht daraufhin rund 4.500 Soldaten in einem neuen Luftwaffenkorps zusammen, das sie in den nächsten Wochen nach Spanien verlegen wird. Es ist die Geburtsstunde der Legion Condor. Hugo Sperle, ehemaliger Kampfpilot im Ersten Weltkrieg und nun Generalmajor, wird zu ihrem Oberkommandeur ernannt. Oberstleutnant Wolfram von Richthofen, ein Verwandter des fliegenden Weltkriegshelden Manfred von Richthofen, steht ihm als Stabschef zur Seite. Soldaten, die sich wie Trautloft bereits in Spanien befinden, werden der Legion eingegliedert. Noch immer ist der Einsatz als Geheimsache eingestuft. Die neuen Spanien-Legionäre erfahren erst auf den Schiffen, wohin die Reise geht. Die deutsche Einmischung soll nicht auffallen. Die Soldaten werden daher auch nicht in Wehrmachtsuniformen kämpfen, sondern khakifarbene Uniformen tragen. Bis zum Ende des Spanischen Bürgerkriegs wird das Deutsche Reich eine Beteiligung öffentlich leugnen. Trotz der Verstärkung aus Nazi-Deutschland geht die Schlacht um Madrid verloren. Der Feind fliegt russische Modelle. Sie sind schneller und wendiger als die Doppeldecker der Legion Condor. Eine Lektion, aus der Hitler und seine Luftwaffenchefs ihre Lehren ziehen. Im Dezember 1936 werden im Hafen von Cadiz 3 moderne Jagdeinsätze ausgeladen. 2 Messerschmitt Bf 109 und eine Heinkel HE 112, allesamt Prototypen. Trautloft ist einer der ersten Testpiloten. Spanien wird zum Experimentierfeld für die deutschen Luftstreitkräfte. Die neuen Maschinen bereiten anfangs jedoch technische Probleme und müssen immer wieder am Boden bleiben. Im Februar 1937 gelingt dann aber Trautlofts Feuertaufe mit einer Messerschmitt. Südlich von Madrid, in 800 Metern Höhe, begegnet er 5 russischen Jagdfliegern. Ich flog eine halbe Fassrolle, ging in den Sturzflug und sah die Roten nie wieder, notiert er später in seinem Tagebuch. Kurz danach, im März, endet der Krieg in Spanien für ihn. Trautloft wird zurück in die Heimat beordert. Möglichst viele deutsche Soldaten sollen Kampferfahrung sammeln. Insgesamt fast 20.000 Mann kommen über die Jahre in Spanien zum Einsatz. Rund 300 von ihnen werden dort ihr Leben lassen. Neben dem Personal wird auch das Material aufgerüstet. Berlin entsendet eine Panzergruppe mit 100 leichten Panzern, die autonom von der Legion Condor agiert. Die Luftwaffe erprobt neue Bomber und Bordwaffen, zum Leid der Zivilbevölkerung. Der Angriff auf die baskische Kleinstadt Gernika am 26. April 1937 wird zum grausamen Symbol des deutschen Bombenterrors. Nach und nach erobert die Legion Condor die Lufthoheit. 1938 haben ihre Fliegerasse kaum noch Gegner und Francos Armee marschiert auf Barcelona zu. Deutsche Piloten bomben ihr den Weg frei. Im Januar 1939 schießen sie die Stadt sturmreif. Die Faschisten siegen und die deutschen Legionäre werden in der Heimat mit allen Ehren empfangen. Das Kalkül Hitlers, dass sich Franco im Zweiten Weltkrieg den Achsenmächten anschließt, geht dennoch nicht ganz auf. Spanien bleibt offiziell neutral. Lediglich für den Kampf gegen den Bolschewismus melden sich spanische Freiwillige. Sie dienen in der Blauen Division, die von 1941 bis 1943 an der Ostfront gegen die Sowjetunion kämpft. Johannes Trautloft führt im Zweiten Weltkrieg ein Jagdgeschwader. Nach 1945 macht er in der Bundeswehr Karriere. Frankisten gegen Republikaner. 2 Länder. Nach den ersten Kämpfen ist das Land tief gespalten, auch gesellschaftlich. Während Anarchisten Kollektivierungen anstoßen und die Propaganda bewaffnete Frauen entdeckt, steht die Kirche zu den Frankisten. Von Sophia Schülke. Verwegen schaut sie in die Kamera. Ihr blauer Overall sitzt, das Haar trägt sie kurz und Gewehr- und Patronengürtel über der Schulter. So wie sie schauen im Sommer 1936 noch andere junge Frauen von Plakaten und Zeitschriftentiteln. Der Beginn des Bürgerkrieges verheißt Frauen des republikanischen Spaniens neue Freiheiten. Sie werden als Milizionärinnen gar zum Symbol gegen den Faschismus. Doch ihre Stellung an der Front soll sich wandeln. Als am 17. und 18. Juli 1936 antidemokratische und antikommunistische Offiziere gegen die Republik putschen, haben sie den Rückhalt von Großgrundbesitzern, Rechtsrepublikanern, Monarchisten und Phalangisten. Ihre Gegner sind Arbeiter, Linksrepublikaner, Anarchisten, Kommunisten und emanzipierte Frauen. Nach den ersten Kämpfen ist das Land nicht nur sozial, sondern auch machtpolitisch geteilt. Die Putschisten kontrollieren die nordafrikanischen Gebiete, Altkastilien und Aragonien. Die Republiktreuen siegen im Norden und Süden sowie in Katalonien und Neukastilien. Es ist eine Zeit, in der in Spanien zwei Länder existieren. Zwischen Faschismus und Republikanismus prallen auch gegensätzliche Frauenbilder aufeinander. Frauen erfahren seit dem Beginn der Republik zum ersten Mal Freiheit und Recht jenseits des Häuslichen. Aber das Bild der kämpferischen neuen Frau, Nueva Mujer, ist fragil und umstritten. Das nationale Spanien will gehorsame Frauen. Während und nach dem Bürgerkrieg muss die Nueva Mujer brutale Repressionen durch Vergewaltigung, Folter und Mord fürchten. Eine wichtige Rolle spielt für beide Seiten die gezielte Propaganda. Ein republikanisches Plakat zeigt 1937 eine Mutter mit Kind, über der raubvogelähnlich Kriegsflugzeuge kreisen. Weil die Republik um internationale Solidarität wirbt, steht daneben in mehreren Sprachen die Frage: Was tust du, um das zu verhindern? Die frankistische Propaganda indes will die Bevölkerung mit Bildern von Truppen, ruhigem soldatischem Alltag und Siegesmärschen gewinnen und stellt scheinbare frankistische Ordnung gegen vermeintlichen linken Terror. Und die Kämpferinnen im blauen Overall, die mit den Männern an der Front stehen? Das ändert sich nach ein paar Monaten Krieg. Die Historikerin Rene Lukschitz glaubt, dass auch die Fotos der Milizionärinnen um internationalen Beistand werben und zaudernden spanischen Männern ein schlechtes Gewissen machen sollen. Mehr als 20.000 Frauen zählt die feministisch-anarchistische Frauenorganisation Mujeres Libres, die auch an Kämpfen teilnehmen. Aber dass eine Frau über Soldaten befiehlt, bleibt die Ausnahme. Bald wird die Milizsoldatin auf Plakaten abgelöst von der fürsorglichen Frau. Und viele Frauen wandern von der Frontlinie in die Nachhut. So lautete der Schlachtruf selbst der republikanischen Frauen ab 1937 wenig emanzipiert: Lieber Witwe eines Helden als Frau eines Feiglings. Das heißt aber nicht, dass Frauen im Bürgerwiderstand keine wichtige Rolle spielen. Sie füllen frei gewordene Posten der Männer und übernehmen Verantwortung in Sozialfürsorge und Gesundheitswesen. Innerhalb der faschistischen Falange verbinden sich Frauen in der Sección Femenina, die 1939 rund 900.000 Mitglieder hat. Sie organisieren Lebensmittelausgabe und ein Winterhilfswerk. Nach der Unterstützung der kämpfenden Truppe sind Familie, Vaterland und Tradition die propagierten Ziele der Frauenorganisation. Neben der Falange kämpfen seit Kriegsbeginn die ultrakonservativen und katholischen Karlisten an der Seite Francos, deren politische Ziele sich in vielen Fragen von der Falange unterscheiden. Nach dem Scheitern vor Madrid gelingt Ramón Serrano Sonier, Francos Schwager, eine Neuorganisation im Lager der Rechten. April 1937 kommt es zur Vereinigung von Karlisten und der Falange. Und er wirbt Mitglieder der rechtskatholischen Juventudes de Acción Popular an. Nur eine Facette der engen Verbindung zwischen Frankismus und spanischer katholischer Kirche. Denn, außer im Baskenland, stellt sich die Kirche hinter die Frankisten. Viele Republiktreue geben die Schuld an der Rückständigkeit des Landes der Kirche. Als dann klar wird, dass viele Geistliche den Putsch mittragen, reagieren sich Linke und Anarchisten brutal ab. Sie plündern Kirchen und stecken Klöster in Brand. Zwischen 7.000 und 8.000 Priester, Ordensleute und Nonnen kommen um. Aber Kirche und Frankisten als gemeinsame Feinde reichen nicht, um sie fest zu verbinden. auch weil es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie die soziale Revolution aussehen soll, brechen innerhalb der Linken Konflikte auf. Anfang Mai 1937 eskaliert die Situation, als in Barcelona Kommunisten und Sozialisten gegen Linksmarxisten, Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten kämpfen. Wie das Bild der kämpfenden Milizsoldatin werden angesichts der Bürgerkriegsrealität noch andere anarchistische Ideale brüchig. Bei der Kollektivbewegung, an der sich 3 Millionen Menschen beteiligen, geht es zwar basisdemokratisch zu, wenn Ländereien und Fabriken teils mit Einheitslöhne neu bewirtschaftet werden. Aber Stalinisten und Liberale behaupten, dass die Kollektivierungen gewaltsam geschehen. Zudem werden die Kollektive durch den Krieg stark belastet. Auch die Bestrebungen der Kommunisten und Sozialisten nach staatlicher Kontrolle setzen ihnen zu. Während frankistische Truppen ab dem Sommer 1936 systematisch Republikaner, Gewerkschafter und Revolutionäre ermorden und so während des Bürgerkriegs bis zu 200.000 Menschen töten, begehen auch die Republikaner politische Morde an Andersdenkenden. In ihren Volksgefängnissen und Vernehmungszentren, den Chekas, werden sogenannte Feinde der Republik gefoltert und ermordet. Rund 350 soll es geben, allein 46 in Barcelona. Die meisten Morde, möglicherweise rund 10.000, werden im ersten Bürgerkriegsjahr verübt. Danach schließt der Großteil der Chekas. Drittes Kapitel: Abwehrkämpfe. Baskenland. Der Tod hat Flügel aus Deutschland. Die baskische Kleinstadt Gernika hat keine strategische Bedeutung. Trotzdem ist sie Ziel eines Luftangriffes, der die Welt erschüttern wird. Von Christoph Keuter. Gernika, die heilige Stadt der Basken, platzt aus allen Nähten. An diesem Montag, den 26. April 1937, ist Markt in der 6.000 Einwohner Kleinstadt nahe der französischen Grenze. Die Bauern aus den umliegenden Bergen strömen zu Hunderten ins Tal, ihre Eselkarren mit Waren beladen. Die Kundschaft ist größer als sonst, denn der Bürgerkrieg hat etwa 3.000 Flüchtlinge in die Stadt gebracht. Schon am Morgen zieht ein deutscher Aufklärungsflieger seine Kreise über Gernika. Der Pilot dreht ab, das Treiben auf dem Markt geht seinen Gang. Währenddessen heben in Burgos, keine 150 Kilometer Luftlinie entfernt, Kampfbomber ab. Besseres Wetter für das Unternehmen hätten wir uns nicht wünschen können, notiert einer der Piloten. Als die Marktstädte schon abgebaut werden, dröhnen wieder Motoren am Himmel über Gernika. Dieses Mal scheint der Lärm nicht abzureißen. 53 Flugzeuge kommen vom Meer, Bomber und Jäger der deutschen Legion Condor, unterstützt von italienischen Kampffliegern. Im Gegensatz zu den anderen Republikanern in Spanien sind die Basken streng katholisch. Selbst der Vatikan, der Franco unterstützt, versucht deswegen zwischen ihnen und dem späteren Diktator zu vermitteln. Jetzt läuten die Kirchenglocken nicht zur Messe, sondern Sturm. Panik macht sich breit, die Menge flieht wild in alle Richtungen. Wer es rechtzeitig schafft, versteckt sich im Keller. Es gibt keine Luftabwehr in der Stadt. Den Bewohnern bleibt nur übrig, sich möglichst tief zu verstecken, zu hoffen und zu beten. Draußen bricht währenddessen ein Inferno los. Die Kleinstadt erzittert unter dem Bombenhagel, in den Kellern der Glücklichen rieselt es von den Decken. Die Unglücklichen werden von ihren brennenden, einstürzenden Häusern lebendig begraben. Nach einer halben Stunde verstummen die Detonationen. Wer sich jetzt nach draußen traut, hat kaum eine Chance zu überleben. Die Bomber sind schon wieder auf dem Weg, haben nur im nahen Vitoria Munition nachgeladen. 30 Tonnen Sprengbomben, Splitterbomben und Brandbomben werden in den nächsten Stunden über Gernika abgeworfen. Doch damit ist der Angriff noch nicht vorbei. Jetzt kommen die Jäger. Wie fliegende Schäferhunde, die eine Menschenherde zum Schlachten zusammentreiben, kreisen die Kampfflieger über der brennenden Stadt, erinnert sich ein Augenzeuge. Sie stießen hinab und schossen mit ihren Maschinengewehren auf alles, was sich bewegte. Überlebende berichten, dass die Jägerstaffel so tief über dem Flammenmeer fliegt, dass man die Gesichter der Piloten erkennt. Insgesamt sterben wohl 300 Menschen beim Angriff auf Gernika. Hunderte werden verletzt. Wolfram von Richthofen, Stabschef der Legion Condor, zeigt sich zufrieden. Guernica buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht, schreibt er in sein Tagebuch. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen, einfach toll. Offiziell ist eine Steinbrücke über den Fluss Oka das Ziel des Angriffs gewesen. Während in der Stadt etwa 80% der Gebäude in Schutt und Asche liegen, wird die Brücke von keiner einzigen Bombe getroffen. Schnell wird vermutet, die Attacke habe Widerstand und Stolz der separatistischen Basken brechen sollen. Während Bilbao die Hauptstadt der seit 1936 autonomen Basken ist, wurde in Guernica bereits im Mittelalter mit den kastilischen Königen verhandelt. Unter der Heiligen Eiche wurden damals schon Sonderrechte errungen. Der Angriff zielt also auf das Herz der baskischen Sache. Ein Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern, um den Gegner zu demoralisieren und nebenbei ein zynischer Test, um die junge Luftwaffe zu erproben. Wie Hermann Göring, damals Oberbefehlshaber der Luftwaffe, während der Nürnberger Prozesse einräumt. Die faschistische Propaganda schiebt den Republikanern und Roter Brandstiftung die Zerstörung Guernicas in die Schuhe. Der Angriff auf Guernica soll die Basken zum Aufgeben zwingen, um eine Belagerung des wesentlich besser geschützten Bilbao zu vermeiden. Das industrielle Zentrum der Region wird vom Eisernen Ring geschützt, einem 80 Kilometer langen Verteidigungswall. Ein scheinbar undurchdringliches Bollwerk aus Bunkern, Schützengräben und Stacheldraht, angeschmiegt an die Berge. Nachdem erste Anläufe am Eisernen Ring gescheitert waren, gab es zunächst Überlegungen, an Bilbao mit einem Luftschlag ein Exempel zu statuieren. Statt den risikoreichen Kampf mit den dortigen Flakstellungen zu wagen, entschied sich die Legion Condor dann allerdings für das unbefestigte Guernica als Angriffsziel. Bilbaos Eiserner Ring wird schon im Juni 1937 überwunden. Das Deutsche Reich profitiert später von der Franco-Diktatur, die Agenten unbehelligt lässt und Wolfram für kriegswichtigen Panzerstahl liefert. Fast 18.000 Spanier, offiziell Freiwillige, kämpfen ab 1941 mit der Wehrmacht an der Ostfront. Das Baskenland kommt jedoch nicht zur Ruhe. Unter Franco wird jegliche baskische Autonomie unterdrückt. Das Sprechen der baskischen Sprache steht unter Strafe, Bücher werden verbrannt und politische Organisationen verboten. Gegen Ende der 1950er Jahre formiert sich radikaler Widerstand. Die separatistische Terrororganisation ETA versucht, ihre Forderungen mit Waffengewalt durchzusetzen und tötet Hunderte. Erst 2018 geben die letzten ETA-Kämpfer auf. Krieg unter Republikanern. Für Katalonien. Es ist ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg. Die regierenden Separatisten und die moskautreuen Kommunisten kämpfen im Mai 1937 in den Straßen der Stadt gegen Anarchisten und unabhängige Marxisten. Von André Weikart. Am 1. Mai 1937 herrscht in den Straßen Barcelonas gespenstische Ruhe. Die Revolutionsstadt, in der überall auf den Dächern die rote Fahne weht, deren Häuser mit Kampfparolen beschmiert, deren Fabriken, Hotels und Straßenbahnen von Arbeitern besetzt sind, schweigt am Tag der Arbeiterbewegung. Bereits seit Monaten hat sich der Konflikt zwischen den zerstrittenen Fraktionen innerhalb der Linken verhärtet. Nicht nur die Industrie, auch Friseursalons, Restaurants und Handwerksbetriebe sind in den ersten Wochen des Krieges kollektiviert worden und werden nun von ihren Mitarbeitern geführt. Die gewerkschaftlichen Milizen halten die Schaltzentralen der Stadt besetzt. Doch ihre Macht ist im Schwinden begriffen. Nach und nach werden die Arbeitertrupps in die reguläre Armee eingegliedert. Revolutionäre Exzesse wie das Wüten gegen die katholische Kirche werden eingedämmt. Es geht aber um mehr als um ideologische Grabenkämpfe. Kataloniens Regierungschef Luis Companys fürchtet ein Eingreifen der Zentralregierung und den Verlust der Autonomie der Region. Er ist daher um eine Entspannung der Lage bemüht. An die Maifeierlichkeiten, bei denen gewöhnlich Zehntausende durch die Straßen Barcelonas ziehen, ist daher im Frühjahr 1937 nicht zu denken. Zu groß die Gefahr, dass die Demonstrationszüge der verfeindeten Gewerkschaften aneinander geraten und das Pulverfass zur Explosion bringen. Stattdessen belauern sich die innenpolitischen Gegner, konkurrieren um Waffenlieferungen und Verpflegung, horten Munition. Nur zwei Tage später eskaliert die Lage dennoch. Als Polizeitruppen am 3. Mai anrücken, um die von sogenannten Anarcho-Syndikalisten besetzte Telefonzentrale der Stadt zu räumen, brechen erbitterte Kämpfe um das Gebäude aus. Arbeiter in der ganzen Stadt treten in Streik, Barrikaden werden errichtet. Ein letztes Mal gewinnen die anarchistischen Milizen die Oberhand. Kataloniens Regierungschef Lluís Companys, Vertreter der Separatistenpartei ERC, interveniert beim sozialdemokratischen Regierungspräsidenten Francisco Largo Caballero. Die Zentralregierung, die seit November 1936 nicht mehr vom umkämpften Madrid, sondern von Valencia aus agiert, kann den nun offen ausgefochtenen Krieg im Krieg nicht länger hinnehmen. Caballero entsendet zwei Zerstörer mit rund 6000 Sturmgarden. Als die schwer bewaffnete Polizeitruppe am 7. Mai in Barcelona eintrifft, sind die Kämpfe bereits abgeflaut. Die Anarchisten haben ihre Anhänger dazu aufgerufen, von weiterer Gewalt abzusehen. Viele Arbeiter haben die Barrikaden bereits verlassen. Die Regierungstruppen übernehmen die Stadt. Die blutigen Maitage 1937 haben offiziell rund 400 Menschen das Leben gekostet. Viele weitere sterben in den Wochen und Monaten danach. Denn der zögerliche spanische Premier Caballero muss infolge der Ereignisse von Barcelona zurücktreten. Sein Nachfolger Juan Negrín ist zwar ebenfalls Parteigänger der gemäßigten PSOE, doch dem Erstarken der Moskau-treuen Kommunisten von der PCE innerhalb der Regierung hat er aber wenig entgegenzusetzen. Und so folgt auf die Mai-Unruhen in Barcelona eine groß angelegte Diffamierungskampagne. Die Aufständischen seien, so die Lesart der Stalinisten, Handlanger Francos, von ihm finanziert und gelenkt. Viele von ihnen verschwinden im Windschatten dieser propagandistischen Offensive in den Gefängnissen oder werden ermordet. Die marxistische POUM wird verboten. Auch das katalonische Parlament wird weitgehend entmachtet, die Presse einer strengen Zensur unterworfen. Und im August wird mit dem Servicio de Información Militar, kurz SIM, ein militärischer Geheimdienst installiert, der jenseits der Justiz Oppositionelle verschleppt, foltert und ermordet. Die soziale Revolution, also die Enteignung von Privatbesitz und die Abschaffung jeglicher gesellschaftlicher Rangunterschiede, wie sie die Anarcho-Syndikalisten im Sinn hatten, wird erstickt. Der Augenzeuge George Orwell berichtet ernüchtert. Die Kellner trugen wieder Frackhemden und die Ladenaufseher machten ihre Bücklinge in der gewohnten Weise. Spätestens Ende Oktober 1937, als sich die Zentralregierung Negrins aus dem vom Feind bedrohten Valencia nach Barcelona absetzt, hat Kataloniens Regierungschef Lluís Companys keine Befugnisse mehr. Der gescheiterte Companys wird in Katalonien heute dennoch verehrt, was vor allem mit seinem heroischen Tod zusammenhängt. Nach der Niederlage gegen Franco setzt er sich zunächst nach Frankreich ab, wo er nach dem Einmarsch der Deutschen festgesetzt und nach Spanien ausgeliefert wird. Sein Prozess wegen Hochverrats dauert nur eine Stunde. Das Recht, sich zu verteidigen, wird dem Anwalt Companys verwehrt. Das unvermeidliche Todesurteil erfolgt in den frühen Morgenstunden des Folgetags. Es ist der 15. Oktober 1940. Der stolze Katalane verweigert eine Augenbinde. Die Soldaten, die ihre Gewehre auf ihn anlegen, hören seine letzten Worte. Per Catalunya. Für Katalonien. Niederlage 1939. Offensive in den Untergang. Mit einem Großangriff am Ebro versuchen die Republikaner, den Krieg noch zu wenden. Doch die Schlacht wird zur Katastrophe. Von Frederik Seeler. Die letzte große Schlacht des spanischen Bürgerkriegs beginnt ganz leise. Kurz nach Mitternacht steigen republikanische Soldaten in Holzboote und rudern auf den Ebro hinaus. Der Fluss liegt in kompletter Dunkelheit. Kein Mond leuchtet in dieser Nacht über Katalonien. Die Soldaten erreichen das Südufer, springen an Land, erstechen die Wachposten im Schlaf. Sie befestigen Seile über den Fluss, an denen sich die folgenden Boote entlangziehen können. Ingenieure beginnen noch in der Nacht damit, Pontonbrücken über den Ebro zu errichten. 80.000 Männer stehen am Ufer bereit, um den Strom zu überqueren. Doch als sie am Morgen die Brücke betreten, wird es plötzlich sehr laut. Am Himmel dröhnen die Bomber Francos. Die Offensive am Ebro soll im Sommer 1938 die Wende für die Republikaner bringen. Daraus wird eine Schlacht, die so viel Munition, Bomben und Menschenleben verbraucht wie keine andere des Spanischen Bürgerkriegs. Eine Schlacht, in der die Egos der Generäle und Politiker dafür sorgen, dass sich das Grauen über Wochen verlängert. Der Ausgang des Kriegs aber wird 1000 Kilometer entfernt in München entschieden. Im Juli 1938 dauert der Bürgerkrieg bereits 2 Jahre. Francos Armee ist zwischen Barcelona und Valencia ans Mittelmeer vorgestoßen und die Republik in 2 Zonen geteilt. Italienische Flugzeuge bombardieren Barcelona. Francos Kriegsschiffe blockieren das Mittelmeer und damit den Nachschub aus der Sowjetunion. Der Ministerpräsident der Spanischen Republik ist der Sozialdemokrat Juan Negrín, ein Arzt, der in Kiel und Leipzig studiert hat. Viele seiner Genossen aus der POSE fordern Verhandlungen mit Franco, aber in der Volksfrontregierung dominieren die Kommunisten und die wollen weiter kämpfen. Negrín braucht die Unterstützung der Sowjetunion, zudem bewundert er die militärische Disziplin und den Siegeswillen der Kommunisten. Negrín hofft, dass Frankreich und England doch noch auf Seiten der Republik in den Krieg eingreifen. Hitler hat im Frühjahr 1938 Österreich ans Reich angeschlossen, nun droht er, ins Sudetenland einzumarschieren. Frankreich und Großbritannien bereiten sich auf Krieg vor. Negrín will ihnen beweisen, dass die Spanische Republik ein wertvoller Verbündeter gegen den Faschismus sein könnte, vor allem gegen die deutschen Truppen, die in Spanien stationiert sind. In einer Offensive soll die republikanische Armee über den Ebro vorrücken und so Katalonien mit der republikanischen Zone im Süden verbinden. Die Republikaner sammeln ihre letzten Reserven. Dafür rekrutieren sie auch 16-Jährige, Rüstungsarbeiter und Kriegsgefangene. Im Juli stehen 80.000 Soldaten am Fluss Ebro bereit, dazu sowjetische T-26-Panzer und Artillerie. In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1938 setzen die Republikaner über und rücken ohne großen Widerstand in die Terra Alta vor, eine steinige, trockene Hügelkette. 4.000 Frankisten im Hinterland ergeben sich. Doch am 25. Juli hören die Republikaner Flugzeuge. Franco schickt 200 deutsche Junker- und Dornier-Bomber, dazu italienische Savoyas. Die Bomben zerfetzen die Pontonbrücken über den Ebro, setzen Lastwagen mit Nachschub in Brand. Die Abfangjäger der Republik lassen auf sich warten. In der Nacht reparieren Ingenieure die Pontonbrücken. Die T-26-Panzer können über den Fluss rollen, dahinter marschieren mehrere Divisionen Verstärkung. Obwohl immer noch keine Luftunterstützung da ist, befiehlt General Vicente Rojo, auf die Stadt Gandesa vorzurücken. Aber in der offenen Landschaft der Terra Alta sind Infanterie und Panzer leichte Ziele für die deutschen Bomber. Als nach 6 Tagen endlich republikanische Jagdflugzeuge am Horizont auftauchen, beginnt die größte Luftschlacht des Bürgerkriegs mit etwa 300 Flugzeugen. Zwar verfügen die Republikaner über moderne sowjetische Jäger, aber die spanischen Piloten haben kaum Kampferfahrung. Die deutschen Messerschmitts schießen etwa 80 von ihnen ab. Nach einer Woche ist klar, dass die Offensive gescheitert ist, aber Ministerpräsident Negrín verweigert den Rückzug. Er braucht um jeden Preis einen Erfolg für die Propaganda. Ein 3-monatiger Stellungskrieg beginnt, ein Abnutzungskampf an Männern und Material, der an die Schlachten des Ersten Weltkriegs erinnert. Republikaner und Frankisten liegen sich in den Hügeln gegenüber. Die Kommandeure befehlen sinnlose Sturmangriffe. Tausende Männer sterben in Maschinengewehrsalven. Im August zeigen die Thermometer fast 40 Grad im Schatten. Die Republikaner sind eingeschlossen zwischen Ebro und Front, leiden an Durst und Typhus. Trotzdem halten sie den Bomben und Gegenoffensiven der Frankisten stand. Um heißgelaufene Maschinengewehre abzukühlen, müssen die Männer auf sie pinkeln. Sie haben kein anderes Wasser mehr. Aus Deutschland kommen derweil schlechte Nachrichten. Im September sichern Frankreich und Großbritannien auf der Münchner Konferenz Hitler das Sudetenland zu. Mit dem Appeasement werden sie nicht nur die demokratische Tschechoslowakei, sondern auch die spanischen Republikaner verraten. Nach mehr als 100 Tagen Kampf erlaubt Negrín endlich den Rückzug. Im Schutz einer nebligen Nacht ziehen sich die Republikaner über den Ebro nach Katalonien zurück. Schätzungsweise 30.000 Republikaner sind gestorben. Viele Leichen bleiben in der Terra Alta liegen und verwesen unter freiem Himmel. Negrín hat alle seine Panzer, Flugzeuge und Artillerie für die Offensive aufs Spiel gesetzt und verloren. Auch die Frankisten erleiden hohe Verluste, aber bekommen weiter Nachschub aus Deutschland und Italien. 2 Wochen später startet Franco eine Gegenoffensive und fällt in Katalonien ein. Die verbleibenden Truppen leisten einige Tage Widerstand, doch sie haben keine Chance gegen die Übermacht. In Barcelona beginnt die Flucht. 500.000 Menschen zwängen sich in Busse oder auf Pferdekarren oder fliehen zu Fuß in Richtung französischer Grenze. Am 26. Januar 1939 besetzen Francos Truppen Barcelona. Im einstigen Zentrum der Revolution hängen weiße Fahnen aus den Fenstern. In den folgenden Tagen massakrieren die Sieger 10.000 vermeintliche politische Gegner. Schon einen Tag nach dem Fall Barcelonas erkennen Großbritannien und Frankreich die Junta von Franco als offizielle Regierung Spaniens an. Franco hat ihnen zuvor Neutralität zugesichert, sollte es zum Krieg mit Hitler kommen. Aber noch immer beherrschen die spanischen Republikaner ein Drittel des Landes, unter anderem Madrid und Valencia. Negrín versucht, den Widerstand zu organisieren, doch seine eigene Regierung verweigert nach dem Desaster am Ebro die Gefolgschaft. In Madrid putschen Teile der Armee unter General Segismundo Casado. Dieser erklärt im Radio España Negrín für abgesetzt. Die kommunistisch geführten Divisionen wehren sich mit Panzern. Die Straßenschlacht um Madrid kostet 2.000 Menschen das Leben. Am Ende müssen sich die Kommunisten ergeben. Negrín flieht nach Frankreich. Der Putschist Casado hofft, dass Franco mit seiner antikommunistischen Regierung verhandeln würde, aber Franco fordert die bedingungslose Kapitulation. Die Reste der republikanischen Armee desertieren und versuchen, am Mittelmeer Schiffe zu besteigen. Auch Casado flieht ins Exil. Francos Truppen rücken ohne Widerstand in Madrid ein. Eine republikanische Regierung, die kapitulieren könnte, gibt es nicht mehr. Am 1. April 1939 erklärt Franco den spanischen Bürgerkrieg für beendet. 4. Kapitel: Nachspiel. 1940 bis 1975. Quälend lange, bleierne Zeit. Während der Franco-Diktatur herrscht zwischen Spanien und seinen Nachbarn eine politische Eiszeit. Erst in den 1980er Jahren wird die junge Demokratie Teil des modernen Europas. Von Ulrich Mehr. Der Zug mit dem spanischen Caudillo an Bord hat am 23. Oktober 1940 Verspätung. So muss der Führer des Deutschen Reichs auf dem Bahnsteig warten. Es folgen 9 lange Stunden ergebnisloser Gespräche in Hitlers Salonwagen. Franco fordert sehr viel, Hitler bietet sehr wenig. Mit diesem Kerl ist nichts zu machen, murmelt der Führer, so wird sich der Dolmetscher später erinnern. Die Begegnung am französisch-spanischen Grenzbahnhof Onday wird die einzige der beiden Diktatoren bleiben. Abgesehen von der División Azul, der blauen Division aus jungen Nationalisten, die im Raum Leningrad eingesetzt werden, verharrt Spanien in den Weltkriegsjahren in deutschfreundlicher Neutralität. Das eröffnet Optionen für die Zukunft. Nach seinem Sieg im Bürgerkrieg im April 1939 konzentriert Franco seinen Eifer auf die Innenpolitik und besonders auf die Abrechnung mit seinen Gegnern. Er will keine Versöhnung. Schon gar nicht mit Katalonien und dem Baskenland, die sich gegen seine Truppe lange behaupteten. Als der Generalissimo am 26. Januar 1939 seinen Einzug in die katalanische Hauptstadt Barcelona feiert, ist es mit der Autonomie für lange Zeit vorbei. Das wirtschaftlich starke und kulturell reiche Katalonien muss sich dem spanischen Zentralismus beugen. Die Verwendung der katalanischen Sprache untereinander wird sogar den Schülern verboten, bei Androhung schmerzhafter Strafen. Fortan muss christlich, das heißt kastilisch gesprochen werden. Bis zum Ende des Weltkriegs verlieren schätzungsweise 200.000 Menschen aus dem republikanischen Lager ihr Leben. Viele werden ohne Gerichtsurteil hingerichtet. Die Schreie der Gefolterten aus den Kellern der Sicherheitspolizei an der Madrider Plaza del Sol verfehlen ihre Wirkung nicht. Terror und Angst überziehen das Land. Hunderttausende flüchten ins Exil, besonders nach Frankreich. Viele werden von der französischen Vichy-Regierung oder den Nazis wieder an Franco ausgeliefert. Zehntausende überleben deutsche Konzentrationslager nicht. Spanien selbst überzieht ein Archipel von etwa 190 Lagern mit politischen Häftlingen. Es herrschen katastrophale Zustände. Auch die Gefängnisse sind heillos überfüllt. Nördlich Madrids, in der bergigen Landschaft der Sierra de Guadarrama, stampfen 20.000 Zwangsarbeiter ab 1940 eine monumentale Gedenkstätte aus dem felsigen Untergrund. Das Valle de los Caídos, das Tal der Gefallenen. Jahrzehnte später findet Franco hier für lange seine letzte Ruhestätte. Auch die Gebeine tausender Gefallener birgt dieser Ort, der den Riss zwischen den Siegern und Besiegten symbolisiert. Als sich die Niederlage der Achsenmächte abzeichnet, handelt Franco schnell. Die Blaue Division wird im Herbst 1943 nach Spanien zurückbefohlen, der selbst eingeführte römische Gruß der Faschisten verboten, Spaniens Neutralität hervorgehoben. Etwa 50.000 Juden gelingt die Flucht vor den Nazis über die Spanienroute in die USA. Doch das bewahrt Spanien nach Kriegsende nicht vor der Isolation. So veranlasst der autoritäre Frankismus die UN-Vollversammlung zu einer Resolution gegen Spanien. Fast alle ausländischen Botschafter werden abgezogen. Die Wirtschaft liegt da nieder, Kredite und Investitionen fehlen. Im isolierten Spanien hungern viele. Doch die regimetreuen Großgrundbesitzer haben ein gutes Auskommen im Ständestaat Francos. Im Kalten Krieg wird dann Spanien zum Brückenkopf am Mittelmeer. Das Stützpunktabkommen 1953 erlaubt die US-Präsenz im Land. Zudem begrenzt Franco den Einfluss der rechtsnationalen Falange in der heterogenen FET y de las Jones, der 1937 gegründeten einzigen frankistischen Staatspartei. Falangisten verlieren ihre Bedeutung an erzkatholische Kräfte. Franco weiß den weltweiten Einfluss Roms für seine außenpolitische Akzeptanz zu nutzen. Ein neuer Staatsvertrag mit dem Vatikan festigt 1953 den Katholizismus als Staatsreligion. Über Bildung, Ehe und Familie bestimmt nun der Klerus. Kirchliche Eheschließungen haben zivile Gültigkeit, Trennungen sind nur vor kirchlichen Gerichten möglich. Die Jahre der Gleichberechtigung der Frauen während der Jungen Republik von 1931 bis 1939 sind nun Vergangenheit. Franco will jede Erinnerung an das sogenannte Anti-Spanien auslöschen. Eines der dunkelsten Kapitel ist der von Staat und Kirche organisierte Kindesraub. Etwa 30.000 Neugeborene werden allein im ersten Jahrzehnt nach dem Bürgerkrieg von ihren republikanisch gesinnten Eltern unter Vorwänden getrennt und, nach Erziehung in kirchlichen Waisenhäusern, an systemtreue Eltern gegeben. Diese Adopciones sind bis heute ein großes Trauma. Auch das Opus Dei, die katholisch-konservative Eliteorganisation, hat großen Einfluss im Land seiner Gründung. Francos erfolglose Autarkiepolitik stürzt Spaniens Volkswirtschaft in schwere Krisen. Erst Anfang der 1960er Jahre beginnt der Übergang vom Agrar- zum Industrieland. Auch der Arbeitsmarkt des Wirtschaftswunderlands Bundesrepublik Deutschland profitiert von den Gastarbeitern aus Spanien, deren Familien sich wiederum über Geldsendungen aus der Fremde freuen. Gleichzeitig entwickelt sich auf Spaniens Inseln und an seinen Küsten der moderne Massentourismus. Dessen langfristige Folgen sehen viele Spanier heute jedoch zwiespältig. Die 1960er Jahre prägt auch der zunehmende Widerstand etwa der Studenten und Arbeiter gegen das nicht enden wollende Franco-Regime. Bei Attentaten der baskischen ETA sterben ab 1968 mehr als 800 Menschen. Im Dezember 1970 fällt ein Militärgericht im nordspanischen Burgos 6 Todesurteile gegen ETA-Aktivisten. Die allgemeine Empörung ist groß, sogar der Papst schaltet sich ein. Zwei Tage später lässt Franco die Verurteilten gegen seine Überzeugung zu 30 Jahren Haft begnadigen. Das immer stärkere Drängen der spanischen Gesellschaft nach Liberalisierung versucht er mit zögerlichen Reformgesetzen im Zaum zu halten. Immerhin erfahren die Spanier im Juli 1969, wie es an der Staatsspitze nach Franco weitergehen soll. Das spanische Parlament billigt ein Gesetz über seine Nachfolge. Franco setzt den unter seiner Obhut ausgebildeten Bourbonenprinz Juan Carlos ein. Auf diesen setzen viele Spanier zunächst wenig Hoffnung. Sie sehen ihn als willfährige Marionette der Politik Francos. Doch es kommt anders. Als der an Parkinson erkrankte Franco am 20. November 1975 in Madrid stirbt, wird der Prinz zwei Tage später als Juan Carlos I. zum König von Spanien proklamiert. Zielstrebig leitet er den Übergang, Transición, von der Diktatur zur Demokratie ein. Schon bei seinen ersten Besuchen 1976 in Katalonien beschließt er seine Reden auf Katalanisch, eine Sensation. Als dann am 23. Februar 1981 die junge Demokratie durch einen Putschversuch nochmal in höchste Gefahr gerät, kann Juan Carlos I. durch sein entschlossenes Auftreten die bösen Geister der vergangenen bleiernen Zeiten vertreiben. Aufarbeitung. Neue alte Wunden. Für Spaniens Jugend ist die Franco-Zeit ewig weit weg. Doch bei Bedarf wissen die Parteien das emotionale Thema zu nutzen. Von Ulrich Mehr. Nach wenigen Minuten ist der Helikopter der spanischen Armee zwischen den grünen Hügeln der Sierra de Guadarrama verschwunden. An Bord ein dunkelbrauner Holzsarg mit den sterblichen Überresten des spanischen Ex-Diktators Francisco Franco. Zurück bleibt an diesem 24. Oktober 2019 das Franco-Mausoleum im Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen. Dort in der monumentalen Bergbasilika befand sich neben den Gebeinen zehntausender Opfer des Bürgerkriegs 44 Jahre lang das Franco-Grab, eingelassen im Boden gleich hinter dem Hauptaltar. Viele Emotionen sind mit der Umbettung verbunden, war doch das bisherige Mausoleum Pilgerort für Frankisten und Neonazis. Spanien habe nun seine Pflicht erfüllt und eine moralische Schande beseitigt, wendet sich der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez am selben Tag an die Nation. Das sehen nicht alle so. Die konservative Partido Popular, PP, hätte gerne alles beim Alten belassen. Die rechtspopulistische Vox spricht gar von Grabschändung. Lautstark, aber überschaubar präsentieren sich einige hundert Getreue, als der Helikopter am Ziel einschwebt. Auf dem Friedhof im Dorf El Pardo am Nordrand Madrids, wo schon Francos Ehefrau Carmen begraben liegt, darf immerhin Enkel Francis Franco, nur im engen Familienkreis, die Frankistenfahne auf dem Sarg des Großvaters ausbreiten. Nach dessen Tod im November 1975 hatten sich das nationale und das oppositionelle Lager sehr bald auf ein Amnestiegesetz für beide Seiten geeinigt. Durch diesen Pakt des Schweigens wurde die Franco-Ära im öffentlichen Diskurs oft gemieden. Als Lehrstoff in den Schulen fand sie kaum statt. Den Übergang Spaniens von der Diktatur zur Demokratie wollte man keinesfalls gefährden. Doch im Spanien von heute wirkt das nicht überall. Seit Jahren forschen Organisationen nach unentdeckten Massengräbern und lassen die Opfer exhumieren. Schließlich hat das Land, trotz der vielfachen internationalen Beteiligung, einen Bürgerkrieg erlebt. Freund und Feind begegneten einander in denselben Dörfern, teils sogar in denselben Familien. Alte Wunden, die sehr schnell wieder aufreißen. Interview. Es ist ein tragisches Erbe, dass man immer nur das rechte und das linke Spanien sieht. Seit vielen Jahren erforscht Birgit Aschmann die jüngere spanische Geschichte. Sie erinnert an die Ohnmacht der gesellschaftlichen Mitte, aber auch an die friedliche Macht des Lächelns. Interview von Dirk Liesemer. Frau Professor Aschmann, im 19. Jahrhundert war von zwei Spanien die Rede, einem linken und einem rechten. Gibt es diese beiden Lager noch? Tatsächlich wird das Bild wieder häufiger benutzt. Zuletzt war etwa eine massive Polarisierung während der Wahlen in der autonomen Region Madrid zu beobachten. Schlagworte tauchen auf, die aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg stammen. Die einen riefen zum Kampf gegen den Kommunismus auf, die anderen warnten vor Frankisten und Faschisten. Aber es existiert auch ein großer Block von Menschen, die sich in solchen Debatten nicht wiederfinden und die nun eine neue Partei namens Marche Madrid unterstützen. Im Bürgerkrieg konkurrierten einst unterschiedliche Gruppen miteinander. Wie viele Spanien gab es denn? Es gibt viele Bruchlinien und es ist ein tragisches Erbe, dass man immer nur das rechte und das linke Spanien sieht und meint, darin einen Schlüssel zum Verständnis des 20. Jahrhunderts zu finden. Dabei gab es immer eine an Reformen interessierte Mitte, auch wenn es diese im Bürgerkrieg zerlegte. Zudem waren das rechte und das linke Lager in sich nie homogen, weder während des Bürgerkriegs noch in der Franco-Zeit. Während die Rechten, also Kirche, Unternehmer, Grundbesitzer, Militär und Falange, zumindest durch den Katholizismus weitgehend verbunden waren, fehlte Anarchisten, Sozialisten und Kommunisten ein einigendes Band. Die Linke war daher von Beginn an geschwächt. Francos Erbe, so liest man zuweilen, sei noch präsent. Heißt das, die spanische Demokratie ist nicht gefestigt? Doch, das ist sie, aber es gibt Zerreißproben. Sowohl in Katalonien als auch im Baskenland gibt es große Strömungen zugunsten einer Abspaltung. Ansonsten sind es Symbole, die in Gefahr geraten. Offen ist etwa, ob sich die in Misskredit geratene Monarchie unter Philipp VI. Erholen wird. So präsent wie zuletzt war Franco längst nicht immer. Anfang der 2000er Jahre erschien bezeichnenderweise eine Biografie mit dem Titel »Der fast vergessene Diktator«. Doch plötzlich setzte eine neue Konjunktur der Erinnerung an den Frankismus ein, die durch politische Polarisierungen angeheizt wurde. Bis heute gibt es Menschen, die Franco nachtrauern. Wie kommt das? Einzelne Gruppen haben ihn immer verharmlost, auch weil in Spanien eine strikte Abkehr nie notwendig war. Letztlich starb der Diktator friedlich und der Übergang zur Demokratie verlief unblutig. Nur in der konservativen Partei überdauerten Erzählungen über soziale Errungenschaften und wirtschaftlichen Aufschwung. Ein politisches Bekenntnis zum Frankismus findet aber keine breite gesellschaftliche Zustimmung. Selbst Francos Umbettung im Herbst 2019 ging erstaunlich unkompliziert vonstatten. Ich hatte mit erheblich mehr Kollisionen gerechnet. Warum wird dann so heftig über die Aufarbeitung gestritten? Dass der Frankismus nicht aufgearbeitet wurde, halte ich für einen Mythos. Man muss eher schauen, wo es Forschungslücken gibt. Allerdings haben es die Parteien bisher nicht geschafft, die Erinnerungspolitik aus den Debatten herauszuhalten. Alle befürchten, der jeweils andere wolle politisches Kapital aus der Vergangenheit schlagen, etwa wenn es um Massengräber geht. Ende 2017 bedrohte die katalonische Unabhängigkeitsbewegung die Einheit Spaniens. Wie passt diese Bewegung in das Schema der zwei Spanien? Sie liegt quer zu den klassischen Lagern und bietet eine alternative Polarisierung an. In der katalanischen Bewegung finden Leute zusammen, die sich nach den alten parteipolitischen Mustern gar nicht zusammenfinden dürften. Sie lässt sich daher mit Brexiteern und Querdenkern vergleichen. Anders als die Querdenker tendieren die Katalanen jedoch zum linken Spektrum. Sie vereint die Vorstellung von Katalonien als friedlicher Oase, die erst durch den Frankismus zerstört worden sei. Dabei hat Katalonien eine eigene Gewalttradition und war in einen Bürgerkrieg im Bürgerkrieg verwickelt. Die Erinnerung an innerkatalanische Konflikte wird heute verdrängt. Vielmehr herrscht der Mythos, Katalonien sei kollektiv Franco zum Opfer gefallen. Der Konflikt um das katalanische Referendum blieb friedlich. Warum kam es vor 4 Jahren nicht zur Gewalt? Glück und Zufälle spielten wie so oft eine Rolle, aber auch strukturelle Gründe. Der katalanische Separatismus wird zwar durch eine gefährliche Politik des Ressentiments angeheizt, die ständig betont, wie sehr man immer schon unterdrückt wurde. Aber die Gewalt wurde durch eine Revolution des Lächelns eingehegt. Man hat auch stets betont, man sei eine friedliche, europäische Bewegung. Mit diesem Selbstbild haben sich die katalanischen Nationalisten erfolgreich Zügel angelegt. Neue Serie: Dynastien des Geldes. Vom Webstuhl in den Welthandel. Die Augsburger Fugger zählen über Generationen hinweg zu den reichsten Menschen der Welt. Sie finanzieren Kaiser und Papst. Der rasante Aufstieg der Kaufmannsfamilie begann vor 500 Jahren und prägt ihre Heimat bis heute. Von Janina Lingenberg. Die Stadttore schließen früh. Zumindest zu früh für einen Kaiser. Schließlich dauert die Hirschjagd bis in den späten Abend. Und wer will schon einen Kaiser aussperren? Die Augsburger keinesfalls. So muss 1514 ein eigenes, privates Tor her. Der alte Einlass verschafft Maximilian dem ersten Zugang zu seinem Domizil. Im Lauf seines Lebens hält sich das Oberhaupt des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen, zugleich Herzog von Burgund und der letzte Ritter, etwa 2,5 Jahre in der Reichsstadt auf. Dort wohnt das Geld, und zwar in Person von Jakob Fugger, der seit 1512 in einem Palast an der Via Claudia Augusta, der heutigen Maximilianstraße, lebt. Sie ist die direkte Verbindung über die Alpen nach Venedig und zum Fondaco dei Tedeschi, dem Haus der deutschen Kaufleute, wo die Fugger seit den 1460er Jahren Handel treiben. Von Augsburg bis in die Zentrale des Frühkapitalismus benötigt ein Kaufmann, der etwa Leinen, Salz oder Silber über die Alpen führt, an die 2 Wochen. Auf dem Weg zurück kann er Gewürze, Früchte oder Seide laden. Vielleicht trägt er im Gepäck auch Wissen über das Rechnen mit arabischen Zahlen, die doppelte Buchführung, das Kreditwesen oder die Renaissance. All das lernt der 14-jährige Jakob Fugger 1473 während seines Aufenthalts in Venedig kennen. Eigentlich war ihm eine kirchliche Karriere angedacht, so die Mehr, doch die älteren Brüder Ulrich und Georg holen ihn 1487 nach dem Tod 4 Brüder in die Firma. Die Familie hält sich und das Geld zusammen, alles strebt nach Ehre. Ab 1510 baut Jakob, der als tüchtig, zäh und ausdauernd gilt, allein den Betrieb zum weltumspannenden Unternehmen aus. Er soll Nerven wie Stahl haben, und wenn er zu Bett geht, legt er alle Sorgen ab. Man ruft ihn Jakob den Reichen, die Geschichtsbücher nennen ihn reichsten Mann der Welt. Kaiser und Kaufmann blühen in ihrer Abhängigkeit zueinander auf, denn sie agieren in einer Zeitenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit, zwischen Gotik und Renaissance, zwischen Fegefeuer und Humanismus. Die Erfolgsstory vom Webstuhl zum Welthandel beginnt mit Hans Fugger, der 1367 in Augsburg ankommt. Er arbeitet als Weber und sticht durch seinen Fleiß heraus, sodass er aufgrund des Barchentbooms, ein Stoff aus Baumwolle und Leinen, schon früh erste Kreditgeschäfte tätigen kann. Hans erklimmt Position 41 unter den Augsburger Vermögenden. Seine Söhne, Andreas und Jakob, erlernen die Goldschmiedekunst. Das Wissen über Metalle wird Macht bedeuten. Mit den Söhnen spalten sich die Fugger in 2 Familien auf. Während Andreas, sprunghaft und habgierig, mit der Linie vom Reh Ansehen und Reichtum erwirtschaftet, begründet Jakob der Ältere die spätere, zurückhaltendere Linie der Fugger von der Lilie. Jakobs Frau Barbara erreicht bis zu ihrem Tod 1497 den 12. Platz unter den Reichsten vor Ort. Dagegen geht die Familienfirma vom Reh in den Bankrott, denn die Stadt Löwen kommt nicht, wie verabredet, für die Kredite des Kaisers auf. Weil sie das Hofgesind in Farb bekleiden, soll Kaiser Friedrich III. Aus dem Hause Habsburg 1473 den Fuggern das Lilienwappen verliehen haben. Die edlen Gewänder brauchen er und sein Sohn Maximilian, um sich standesgemäß für die Brautwerbung in den Niederlanden auszustatten und per Heirat zur Weltmacht aufzusteigen. Die Anekdote ist jedoch ebenfalls eine Legende, denn eigentlich kauft man sich so ein Wappen. Tatsächlich aber verwebt sich das Band mit den Habsburgern immer enger, insbesondere als die Fugger Maximilian 1490 zu Tirol verhelfen. Als Gegenleistung dürfen sie in den Minen weiter Silber abbauen, denn auf Schuldscheine bauen sie nicht gerne. Die Firma expandiert weiter. Faktoreien und Agenturen umspannen ein Netzwerk unter anderem über Mailand, Nürnberg, Innsbruck, Antwerpen, Lissabon, Madrid, London, Paris und Danzig. Es sind goldene Zeiten, denn Kaisers Kriege gegen Bauern oder Protestanten fressen Kredite. Kreditgeber wie die Fugger oder Welser finanzieren die Kriege. Auch die Entdeckung Südamerikas und der Sklavenhandel bringen den einen Leid und den anderen Geld. Die Kritik am Zinswucher oder Monopolmissbrauch beschwört Krisen herauf. Als 1522-23 die Reichsstände Handelsgesellschaften limitieren wollen, stehen die Fugger vor dem Ende. Zu ihrem Glück haben sie einen Kaiser-Joker im Ärmel. Wer, wenn nicht Jakob Fugger, traut sich, dem neuen Kaiser Karl V. einen Mahnbrief zu senden? Es ist auch wissentlich und liegt am Tag, dass Eure kaiserliche Majestät die römische Krone ohne mein Zutun nicht hätte erlangen können. 4 Jahre zuvor hatten die Fugger mit anderen Familien die 7 deutschen Kurfürsten davon überzeugt, Karl zu wählen. Einstimmig. Jetzt steht er mit 600.000 Gulden in der Kreide. Es versteht sich von selbst, dass die Limitierung vom Tisch ist. Auch Luthers antikapitalistische Propaganda greift die Gelddynastie an. Man müsste wirklich dem Fugger und der gleichen Gesellschaft einen Zaum ins Maul legen. Kein Wunder, finanzieren die Fugger dem Papst eine Garde, die spätere Schweizer Garde, und prägen unter anderem dafür seine Münzen. Sie transferieren das Geld aus dem Ablasshandel und verdienen daran mit. Nachdem Kardinal Cajetan im Oktober 1518 Luther 3-mal in den Fuggerhäusern verhört hat, flieht der Reformator aus Angst vor dem Scheiterhaufen. Mit einem Fluchthelfer reitet er in der Nacht durch die dunklen Gassen Augsburgs und entschwindet bei trüber Kälte durch ein Stadttor, das man ihm öffnet. Als 1525 Jakob Fugger kinderlos stirbt, folgt sein Neffe Anton. Nur der Tüchtigste darf übernehmen. Anton erreicht mit 5 Millionen Gulden 1546 den Höchststand an Eigenkapital. Aber ich habe gar keine Lust zu solcher Handlung, also genug davon. Denn die kaiserlichen Kreditwünsche steigen ins Unermessliche, die Sicherheiten verlieren an Wert, Glaubenskriege und Aufstände bedrohen die Macht. In den 1550er Jahren plant das Familienoberhaupt, dass die Handelsgesellschaften schließen sollen. Doch das bedeutet keinen Niedergang, so die aktuelle Forschung, sondern eine Konsolidierung. Die Transformation zu Landsammlern beginnt. Ob die Fugger ein Fürstentum Schwaben anstrebten, bleibt eine offene Frage. Daneben fließt viel Energie in kulturelles Kapital. Hans Jakob Fugger etwa sammelt Bücher. Rund 12.000 verkauft er 1571 an Herzog Albrecht V. und legt damit den Grundstock für die heutige Bayerische Staatsbibliothek. Viele Nachfahren machen Karriere als kirchliche Würdenträger. Andere gehen in die Politik. Wieder andere kämpfen als Militärs. Wie Josef Ernst Fürst Fugger von Glött, der sich im Zweiten Weltkrieg der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis anschließt. Wäre das Attentat am 20. Juli 1944 erfolgreich gewesen, hätte er als Landesverweser Bayerns eingesetzt werden sollen. Als der Krieg vorbei ist, begründet er die CSU mit. Wer am Augsburger Bahngleis aussteigt, der erfährt gleich, dass er in der Fuggerstadt angekommen ist. In den Fuggerhäusern ist seit 1954 wieder eine Bank stationiert, gegründet von Friedrich Karl Fürst Fugger Babenhausen. Und während die Fuggererben ihre Stiftungen verwalten, beten täglich mehrere Menschen für ihr Seelenheil. Denn dazu sind die Bewohner der ältesten Sozialsiedlung der Welt verpflichtet, neben der jährlichen Mietzahlung von 1 rheinischen Gulden, heute 88 Cent. In diesem Jahr feiern sie den 500. Geburtstag der Fuggerei. Die Stadt in der Stadt schließt ihre Tore um 22 Uhr. Wer danach hinein möchte, muss 50 Cent bezahlen. Nach Mitternacht ist es schon 1 Euro. Gut, wer seinen persönlichen Einlass hat. So wie Kaiser Maximilian. Geschichte im Alltag. Dauerwelle. Die perfekte Welle. Nicht immer verlockende Aussichten. Seit jeher mussten Frauen für die Dauerwelle so einiges über sich ergehen lassen. Statt einer Lockenpracht gab es bisweilen Verbrennungen und Stromschläge. Von Gunda Krüdener Ackermann. Mit dem Hippie-Musical Hair von 1968 wurde ihnen ein Denkmal gesetzt. Wilden, ungezähmten Haaren. Solchen, wie sie der E-Gitarrist Jimi Hendrix trug oder die schwarze Bürgerrechtlerin Angela Davis. Lange gelockte Haare im Afro-Look. Das bedeutete Protest, Freiheit. Leider war so manchem blasshäutigen Rebellen nur die glatte Schnittlauchlocke in die Wiege gelegt. Der gewellten Mähne musste man gezielt nachhelfen. Zum Glück waren da schon viele tausend Jahre vergangen, in denen man mit mehr oder weniger Erfolg glattem Haar Locken abgetrotzt hatte. Dafür hatten vor allem Frauen die haarige Pionierarbeit auf sich genommen. Wie die Hieroglyphen verraten, war die Prozedur, der sich vornehme Damen im alten Ägypten unterzogen, extrem zeitaufwendig. Alchemisten rührten vorab Pasten und Tinkturen zusammen, von denen man nicht unbedingt wissen wollte, was sie enthielten. Damit präpariert, wurde das Haar auf Bambusstäbchen oder Tierknochen aufgerollt. Zum Schluss darauf eine heiße Schlammpackung. Dann hieß es warten, bis der Papp erkaltete und abbröckelte. Für eine gewisse Haltbarkeit musste das Verfahren bis zu 8-mal wiederholt werden, um nach spätestens 4 Monaten damit wieder von vorne zu beginnen. Die wohlhabenden Römerinnen der Antike waren nicht weniger geplagt. Eine Methode, einigermaßen haltbare Locken und Wellen zu erzielen, war es, sich von Sklavinnen mit glühenden Bronzestäben das Haar eindrehen zu lassen. Wenn es auf dem Kopf zu sehr ziebte, brannte und zog, konnte man seinen Ärger mit eben jenen Stäben am unfähigen Personal abreagieren. Im Laufe der Jahrhunderte gab es Haarteile, ja ganze Perücken, die man mitsamt Lockenwicklern in heißes, alkalisches Boraxwasser warf und sie durch stundenlanges Kochen formte. Der Blick in die Vergangenheit beweist, schon früh war klar, dass Haare chemischer und/oder thermischer Behandlung bedürfen, um sich zu locken. 1872 entwickelte der Franzose Marcel Grateau ein Welleisen. Stark erhitzt ließen sich damit Kopf-, aber auch Barthaare gekonnt in die gewünschte Form pressen. Grateau wurde durch dieses Verfahren ein reicher Mann. Noch mehr Erfolg sollte Jahre später der deutsche Schustersohn Karl Nessler haben, mit seiner Erfindung der Dauerwelle im modernen Sinn. Nach einer abgebrochenen Lehre bei einem Dorfbarbier lernte er in Paris seine Frau Katharina kennen. Liebe macht mitunter sehr opferbereit. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass Katharina sich bedingungslos auf die haarsträubenden Experimente ihres Verlobten einließ. 3 Strähnen ihres langen, glatten Haares brauchte Nessler für seinen ersten Versuch 1896. Er behandelte das Haar mit einem speziell zusammengemixten Gel. Dann wickelte er die nassen Strähnen einzeln auf nach oben stehende Metallstäbe, die er nun mit glühenden Heizzangen bearbeitete. Es zischte und dampfte und vor allem stank es nach verbranntem Haar. Am Ende war Katharina um eine Haarsträhne ärmer, denn die war völlig verkokelt. Die zweite blieb unbeeindruckt glatt, aber die dritte kringelte sich wunderbar locker im Sinne des Erfinders. Die vielen Brandblasen auf Katharinas Kopfhaut, das war ihr Tribut an den Fortschritt. Es dauerte noch bis 1910, bis Nessler seinen Dauerwellenapparat zum Patent anmeldete. Er setzte auf das Erhitzen spiralförmig aufgewickelter Strähnen, die zuvor in Borax getränkt worden waren. Bald hing über vielen Damenköpfen jenes Nesslersche Gerät von bizarrer Optik. An langen Kabeln baumelten Röhren, um die man die Haare wickelte. Erhitzt wurde dieses krakenartige Gerät neuerdings elektrisch. Neben dem einen oder anderen Stromschlag gab es erneut als Zugabe Verbrennungen der Kopfhaut und verschmorte Haarspitzen. Immer noch brauchte man bis zu 6 Stunden Zeit für diese Prozedur. Und mit 105 Goldmark war der Spaß nicht billig. Kurz darauf versuchte man, die thermischen Nachteile der Heißwelle durch Chemie zu kompensieren und kreierte 1947 ein neues Verfahren. Bei der Kaltwelle setzte man je nach Haarbeschaffenheit auf eine Mixtur aus sauren, alkalischen und neutralen Komponenten. Die Verbrennungen wurden jetzt allerdings zunehmend durch Allergien abgelöst, sodass etwa die saure Dauerwelle in den 1990er Jahren verboten wurde. Bis heute basteln die Laboratorien der Kosmetikindustrie an immer haarschonenderen Varianten. So kann manches Blumenkind von einst, wenn auch inzwischen ergraut, seiner künstlichen Lockenpracht bis heute treu bleiben. Porträt: Kastanien auf dem Teetisch. Rahel Farnhagen von Ense. Zeitgenossen feiern sie als Genie der Geselligkeit, als geistreichste Frau des Universums. Die unkonventionelle Rahel wurde vor 250 Jahren geboren und entwickelte sich zu Berlins bedeutendster Salondame. Von Dorothee Nolte. Bei uns ist heute Nachttee. Das verkündet die junge Rahel Levin ihrem Freund Karl Gustav von Brinkmann in einem Billet, einer dahingeworfenen Nachricht. Sie beschwört ihn, er möge doch bitte spät abends ins Haus ihrer Familie in der vornehmen Jägerstraße kommen, nah am Berliner Gendarmenmarkt. Wir haben sonst alle keine Ruhe und Vergnügen schon gar nicht. Und um ihn noch mehr zu locken, verspricht sie dem schwedischen Diplomaten den schönsten Kuchen obendrein. Brinkmann ist der Einladung sicher gefolgt, denn er liebte die Geselligkeiten im Hause Levin. Nicht so sehr wegen des Kuchens, sondern wegen der Gespräche. Ob in der Belletage der Familie oder in der Dachstube, wo die älteste Tochter Rahel wohnte, für geistige Anregung war immer gesorgt. Seit den frühen 1790er Jahren trafen sich die interessantesten Köpfe der preußischen Hauptstadt gerne bei der jüdischen Kaufmannstochter, die so witzig zu reden wusste und immer auf der Suche nach Wahrheit war. Weder am Hof noch in den Palais der Adligen oder in christlichen bürgerlichen Häusern konnte man die Mischung von Menschen finden, die in der Jägerstraße ein- und ausging. Adlige ebenso wie Bürgerliche, Männer wie Frauen, Christen und Juden, Gelehrte, Künstler, Schauspielerinnen. Unter einem Nachttee bei Rahel stellten sich manche Zeitgenossen allerdings Schlimmeres vor. Der Verleger Johann Daniel Sander vermeldete einem Bekannten: »Wenn es Ihnen einfällt, kommen Sie noch nachts um 11 und 12 zum Tee zusammen, holen die Fehlenden aus den Betten und treiben mancherlei Unfug.« Die Kleine, so berichtet er weiter, habe fast nur mit Wüstlingen beiderlei Geschlechts zu tun. Ihre ganze Clique stehe in so üblem Rufe, dass keine rechtlichen Menschen unter sie kommen dürfen. Wen genau Sander mit Wüstlingen meint, hat er nicht hinterlassen. Unter den Menschen, die Rahel Levin um 1800 in der Jägerstraße versammelt, sind jedoch viele, die sich in der Nachwelt eines durchaus seriösen Rufs erfreuen. Die jungen Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, von den Ideen der Aufklärung geprägt, der Theologe Friedrich Schleiermacher, Autoren der Frühromantik wie Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck. Es kommen auch Schauspielerinnen und Sängerinnen wie Giuseppina Marchetti und Christel Eigensatz und sogar der fesche preußische Prinz Louis Ferdinand. Er geht mit Rahels Freundin Pauline Wiesel eine Liaison ein. Rahel selbst ist heimlich mit dem jungen Grafen Karl von Finkenstein verlobt, aber die mehrjährige Beziehung scheitert, wie auch andere Liebschaften der spritzigen Selbstdenkerin, die sich selbst übrigens, eine rahelsche Zuspitzung, hässlicher als hässlich findet. Rahel Levin war nicht die einzige wohlhabende Jüdin, die zu derartigen Geselligkeiten einlud. Das Verdienst, um 1786 den ersten sogenannten Berliner Salon gegründet zu haben, gebührt Henriette Herz. Aber Rahel war die unkonventionellste und brillanteste. Ihren vielgerühmten Geist, den sie in Gesprächen und Briefen verströmte, verdankte sie vor allem sich selbst. Eine formale Bildung wie ihre Brüder hatte die 1771 als Tochter eines Juwelenhändlers geborene nicht erhalten. »Ich bin wie in einem Walde aufgewachsen«, schrieb sie im Rückblick. »Mir wurde nichts gelehrt.« Das ist wieder eine rahelsche Zuspitzung, denn einigen Unterricht durch Hauslehrer hat sie erhalten. Sie konnte Französisch und Englisch, spielte Klavier und Geige. Aber vor allem las sie sich aus eigenem Antrieb, aus Neugier und Denklust durch die Literatur der Zeit, mit besonderer Begeisterung für die Werke Goethes und der Frühromantiker. Über sie und über die neuesten Theateraufführungen und philosophischen Aufsätze diskutierte sie dann mit Wonne in ihrem Salon, der nicht so hieß. Das Wort Salon kam in Deutschland erst später in Mode. Man sprach um 1800 eher von Kränzchen, Donnerstagen oder eben Tees. Der Diplomat Brinkmann hat im Rückblick von den Zusammenkünften in der Jägerstraße geschwärmt. Was sich in den Hörsälen der Weisen, in den geheimnisvollen Tempelhallen der Frommen, in der sinnlichen Prachtwelt vergebens gesucht hatte, ungeschleierte Wahrheit, Selbstständigkeit des Geistes und Innigkeit des Gefühls kam mir in dem Dachstübchen dieser seltenen Selbstdenkerin als eine heilige Offenbarung entgegen. Für Heinrich Heine, der sie in späteren Jahren kennenlernte, war Rahel die geistreichste Frau des Universums. Ihr prominentester Gast, Prinz Louis Ferdinand, fällt 1806 im Kampf gegen Napoleon. Als der französische Kaiser die preußischen Truppen bei Jena und Auerstedt schlägt und in Berlin einrückt, ist es mit der Salonherrlichkeit zunächst vorbei. Rahel sitzt nun, wie sie in Briefen klagt, oft allein an ihrem Teetische. Viele ihrer früheren Gäste haben Berlin verlassen, das Geld wird knapp, und immer öfter spürt sie auch unter Intellektuellen wachsenden Antisemitismus. 1813 flieht sie in den Wirren der Befreiungskriege nach Prag, wo sie eine ganz neue Aufgabe findet. Sie gründet ein Wohltatsbüro und unterstützt verwundete Soldaten tatkräftig mit Kleidung, Nahrung und Zuspruch. Zurück in Berlin heiratet sie mit 43 Jahren den Publizisten Karl August van Hagen von Ense, der bis zu ihrem Tod ihr treuester Verehrer wird. Um den 14 Jahre jüngeren Protestanten ehelichen zu können, lässt Rahel sich taufen. Das Judentum ist ihr ohnehin eine Last. Oft hat sie ihre infame Geburt beklagt. Mit ihm geht sie nun als Diplomatengattin nach Karlsruhe, bis der liberale van Hagen nach den reaktionären Karlsbader Beschlüssen 1819 seines Amtes enthoben wird. Fortan leben die Eheleute wieder in Berlin, wieder in der Nähe des Gendarmenmarktes. Und wieder heißt es, Geselligkeit pflegen. Denn, wie Rahel an den Dichter Clemens Brentano schrieb, ich liebe unendlich Gesellschaft und von je und bin ganz überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, um aufzufassen, zu antworten, zu behandeln, großen Sinn für Naturen und alle Verhältnisse, verstehe Scherz und Ernst und kein Gegenstand ist mir zur Ungeschicklichkeit fremd, der dort vorkommen kann. Heute können wir in ihr nicht nur eine Künstlerin der Geselligkeit sehen, sondern auch eine Vorläuferin der Frauenemanzipation, eine Verfechterin der Freiheit des Geistes und der Gleichberechtigung aller Menschen. Dumpfer Nationalismus war ihr verhasst. Es wird eine Zeit kommen, prophezeite sie hoffnungsvoll, wo Nationalstolz ebenso angesehen wird wie Eigenliebe und andere Eitelkeit und Krieg wie Schlägerei. Rahel Levin van Hagen hat ein einzigartiges Briefwerk hinterlassen. 300 Briefpartnerinnen und Partner sind bekannt, rund 6000 Briefe sind erhalten. Viele davon hat Karl August van Hagen von Ense zusammengetragen und einen kleinen Teil schon nach ihrem Tod 1833 als Buch des Andenkens für ihre Freunde veröffentlicht. Darin offenbaren sich ein stets unabhängiger Geist und ein zum Aphorismus neigender Schreibstil voller origineller Wendungen. Oft klagt Rahel in ihren Briefen über gesundheitliche Probleme, mit denen sie zeitlebens zu kämpfen hatte, und über die Einschränkungen, die mit ihrer jüdischen Geburt und ihrer Weiblichkeit einhergingen. Als Frau von van Hagen lädt Rahel in den 1820er und 30er Jahren zu opulenten Diners. Es gibt Macaroni, Sardellensalat, Reh und Enten, Brottorte, Baisers, Birnen, Trauben, Nüsse, Äpfelkompott, Preiselbeeren, Himbeer- und Nusseis, alles in Perfektion. Aber auch das intensive Gespräch zu zweit oder zu dritt verliert nie den Reiz für sie. Nicht wahr? Ich darf Sie zum Tee erwarten, schreibt sie der Rittmeisterin Bauer und lockt sie, ähnlich wie seinerzeit den alten Freund Brinkmann, schöne große geröstete Kastanien thronen schon auf dem Teetische. Gruß und Kuss von ihrer van Hagen. Historische Pleiten. Der letzte Takt. Der Hofkomponist Ludwig des 14. wollte durch seine Musik begeistern. Doch er bleibt vor allem durch die Umstände seines Todes in Erinnerung. Von Katharina Behmer. Bei Geschichten über den Tod, den richtigen Ton zu treffen, ist schwer. Mag das Ableben unter noch so unglücklichen Umständen zustande gekommen sein, Häme ist selten angebracht. Es mag sie geben, Todesfälle, die vermeidbar gewesen wären. Solche, wie sie bei den Darwin Awards prämiert werden, jenem Wettbewerb, der Menschen auszeichnet, die sich versehentlich auf spektakuläre Art und Weise selbst aus dem irdischen Leben entfernt haben. Klingt zynisch? Wann ist es angebracht, über den Tod zu lachen? Wann ist es taktlos? Das ist das Stichwort für diese Geschichte. Es geht um einen Dirigenten. Jean-Baptiste Lully machte sich als Hofkomponist Ludwig des 14. einen Namen. Durch sexuelle Eskapaden in der Gunst des Sonnenkönigs gefallen, versuchte sich Lully 1687 durch ein Musikevent wieder in das Herz des Monarchen zu spielen. Das monumentale Stück Te Deum sollte die Genesung des Königs nach der lebensbedrohlichen Operation eines königlichen Analgeschwürs feiern. Nicht weniger monumental war der lange Taktstock, mit dem Lully den Rhythmus auf den Boden klopfte. Klonk, klonk, klonk. Schmerz! Der 54-Jährige hatte mit dem Stab seinen Fuß getroffen. Es entwickelte sich Wundbrand, eine Infektion, die heute leicht behandelbar wäre. Zu Lulis Zeit hätte nur eine Amputation sein Leben gerettet. Doch Lully, ein begeisterter Tänzer, lehnte ab und starb an den Folgen. Der Tod kam tragisch, aber taktvoll. Sie hörten Der spanische Bürgerkrieg. Brigaden, Legion Condor und die Generalprobe zum Zweiten Weltkrieg. Gelesen von Stefanie Wittgenstein für Saga Egmont.